Da es immer mal wieder zu Missverständnissen kommt, hier ein kleiner Disclaimer. Dieser Podcast gleicht nicht der Tagesschau, nicht dem Heute-Journal oder den Tagesthemen, sondern eher Bild, Morgenpost oder Super-Illo. Das heißt, wir schreiben uns gar nicht auf die Fahnen, seriös alle Neuigkeiten zu berichten, sondern wir machen Boulevard. Das heißt, wir berichten mit spitzer Zunge und klarer Meinung über die eher skurrilen Vorkommnisse in der Szene. Dabei wird überspitzt und auch Sarkasmus und Ironie sorgen dafür, die Dinge überdeutlich zu beleuchten und das durchaus auch mal in Stammtischsprache. Man sollte also vielleicht ins Nachdenken kommen können, aber nicht alles allzu ernst und zu wörtlich nehmen. Wer also gut recherchierte Neuigkeiten erwartet oder gerne vollgeschleimt wird oder gegrüßt wird, der sollte exakt jetzt abschalten. Vielen Dank. Und jetzt... Welcome to the show. Wir haben 58, jetzt sind wir sowieso schon spät dran. Und jetzt hoffen wir mal, dass der Rest der Technik dann heute funktionieren wird. Wie heißt denn der Client? Welcher Client? Dieser IRC-Client hat der Namen. Pitkin hat den Vorteil, dass ich damit Hardlinks arbeiten kann. Das heißt, ich habe auf jedem Rechner die gleiche Einstellung, weil das alles auf der Dropbox letztendlich liegt. Pitkin. Ja, ich habe das auch schon mal gewusst. Also ist nicht Schrift. Ich meine, hier ging das irgendwo. Da gibt es sogar aber relativ viel. In der Themen. Hä? Schweigende Meer. Also in so Forum darfst du auch nicht mehr reingehen. IRC. Ich glaube, hier war das mit Einstellungen. Oh, das macht er jetzt wieder hier auf. Oh, leck mir am Arsch, ey. Genau, hier ist das. Ach man, jedes Mal suche ich mich da tot nach dem Dreck. Unterhaltung. Benutze ich Schriftort der Themenstore 12. Ja, schön, dass die ausgegraut ist. Mitschnitt, Netzwerk. Und tätig Themen. Dum, dum. Nee. Mitschnitt. Ja, kannst du ja hier größer machen, so ist nicht. Ist die Frage, ob das das ist oder ob das das, was unten ist. Und ich glaube, das ist nämlich das, was unten wieder ist. Das ist das nämlich auch noch nicht. Siehst du, es ist nämlich nicht größer geworden. Ja, das spricht ja irgendwie für diesen Client, oder? Der Client ist ziemlich Schrott, aber versuch mal einen Client für sowas zu kriegen. Da hast du nicht so viel. Wir machen es relativ einfach. Das gucke ich mir später an. Wir können es ja lesen. Ja. Kannst du das Licht nochmal ausmachen? Ach ja, das Licht. Warte. Dann würde ich sagen, ist es, oh ja, ist auch 19 Uhr. Ja, ich glaube, wir müssen. Ja. Und wir haben ja keinen Vorspann. Hast du die Aufnahmetaste gedrückt? Die Aufnahmetaste läuft. Wir haben auch schon 2 Minuten jetzt drauf. Jetzt fangen wir mal hier an mit. Ja. Da muss ich ja mal die Sterntaste drücken. Ist heute richtig romantisch hier. Wir sollten also bei 1000 Mikes jetzt online sein. Und jetzt sollten wir auch... Ach, da muss ich jetzt wieder was reinschreiben. DSM06X, zack. Jetzt sollten wir eigentlich auch bei MixerLayer zu hören sein. Man könnte auch sagen, jetzt sollte alles gehen. Und wir haben ja keinen Vorspann mehr, das heißt, wir können jetzt auch direkt loslegen. Die Kerze brennt auch. Ja, ganz romantisch. Also ich setze meinen Kopfhörer auf, nicht, dass irgendwelche... Ja, eben. Außerdem müssen wir natürlich auch fragen, ob man uns hören kann, weil in dem Moment, wo wir auf Sendung sind, sagt der Chat immer nix. Genau, dann ist Ruhe. Das ist ein gutes Zeichen. Also, vorweg, falls es technische Probleme geben sollte, wundert ja eh keinen, aber zusätzlich heute, mein Kabel für den Kopfhörer ist schon mal ein bisschen kurz, sehe ich gerade. Ich sehe, du bist genauso gut vorbereitet wie ich. Wie immer. Also ich muss mal eben Evernote öffnen. Ah, jetzt sehe ich da, jetzt deswegen. Nee, also was wir heute haben, wir senden heute über ein merkwürdiges Tablet, ein HP Signature 8 Zoll oder 7 Zoll, was weiß ich, Windows. Und ich weiß noch nicht, ob der Akku reichen wird, ob das Ding überhaupt genug Leistung hat. 69%. Ich glaube, der Akku wird hinten vorne nicht reichen. Zur Not schalten wir später nochmal auf ein Notebook um. Aber wir wollen dieses blöde Tablet heute mal ausprobieren. Wir schaffen es umzuschalten, ohne dass wir was verlieren. Gar nicht, aber das macht ja nichts. Dann okay. Sind wir halt mal kurz offline und das Notebook haben wir, aber dann sind wir 5 Minuten offline und kommen dann wieder. Also dann würden wir aber rechtzeitig Bescheid sagen. Wir müssen es ja mal ausprobieren. Sonst, ich kann jetzt mal hier auf Dings drücken, vielleicht sind wir dann gleich weg. Falls wir mal eben 2 Minuten weg sind, sind wir gleich wieder da. Oh, jetzt ja. Sind wir auf jeden Fall da weg, ja? Ja, es schaltet das Display ab, das ist schon mal richtig scheiße. Jetzt können wir natürlich auch nicht wissen, ob wir... Ich könnte mich natürlich in unseren eigenen IRC-Chat reinhängen. Ja, ist auch nicht so schnell. Nee, ich glaube, waren wir eben weg? Nö, ihr habt uns gehört. Ich höre alles doppelt oder so mit Echo. Ja, da gebe ich also mal den tollen Tipp, du musst das Radio ausschalten, wenn du hier anrufst. Ach, Moment, nee. Gut, dass er das sagt. Wir waren übrigens weg, sagt gerade Micha. Okay, das heißt, ausmachen dürfen wir das Ding nicht. Ja. Jörg, ich finde es übrigens... Ist wieder spannend, ne? Sehr spannend, dass immer die neuen Geräte immer gleich live getestet werden. Genau. Ich höre was. Hör was ist gut. Hört man jetzt auch alles gut? Ja, aber wir waren weg. Das heißt, wenn das Teil unter 69 ist, also ja. Und dann auf 0 geht, sind wir weg. Die Frage ist, hört uns jetzt überhaupt noch einer? Weil ja. Ich habe hier ein Mikro abgeschaltet. Das kann sein. Dieses Mikro war offensichtlich noch an. Das heißt, wir haben über dieses Mikro gesprochen und über unser... Jetzt müsste Dr. Ringding. Jetzt alles gut. Perfekt. Ja, aber jetzt hör was. Jetzt bleiben wir erstmal. Alles leise. Ja, da musst du lauter drehen. Verdammte Scheiße. Du, ich glaube, Nein, er hat recht. Warte. Er hat recht. Ich glaube, das ist so ein Gag vom Chat. Weißt du, so schaffen die auch 20 Minuten. Ich höre nichts. Ist alles leise. Nein, jetzt müsste das eigentlich. Jetzt klingt es übrigens wie eine Waschmaschine. Ah, jetzt ist es wieder weg. Wie, was ist weg? Ja. Jetzt die Waschmaschine weg. Nein, eigentlich, nee, er sagt hier tatsächlich, es ist weg und ich weiß nicht warum. Eigentlich müsste es da sein. Es läuft gut sozusagen. Also, Also ja. Wenn uns mal einer kopiert, ey, der muss dann erstmal 10 Minuten Technik-Schwabbel. Das kann man, sind wir noch da? Jetzt weg, genau, ja. Jetzt sind wir weg. Hm. Ja, das sieht hier auch so aus. So, jetzt aktiviere ich das Ding nochmal, damit wir überhaupt erstmal, sind wir noch wieder zu hören jetzt oder nicht? Es ist mir auch egal. Nee, das war für Mixer eher tatsächlich zu viel. Das war für alle zu viel. Wir machen mal eben Schluss und melden uns 5 Minuten wieder. Nix, das mache ich jetzt nicht die ganze Sendung durch. Es war mal netter Versuch, ich hab's geahnt, dass. Ich mach mal das Licht wieder an, oder? Nö, brauchen wir nicht. Das geht jetzt relativ zu, weil ich das geahnt habe. Habe ich ja jetzt noch. Wunderbare Notebook. Tja, das war jetzt wieder mal ein Satz mit X. Aber ich habe es getestet, es lief. Ja. Und es war mir wieder vollkommen klar, wenn wir das dann live vor Ort machen, dann wird wieder irgendwas nicht gehen. Ey. Das ist so typisch wieder. Ach ja. So, oh, der hat keinen Akku. Oh, ich brauche den. Kannst du mir mal auf dieses einstecken und mir eins geben da? Genau, lass mal hinten einfach irgendwo rein, egal wo. So, Strom haben wir. 3, 2, 3. Nee, das ist ein Satz mit X. Dieses Bedienen auf dem Kleinen, das taucht da alles nichts. So, das ist da mein Mikro. Ja, ich glaube, das gehört dazu. Ich glaube auch, dass sie was vermissen würden, wenn wir das nicht hätten. Also, hier hat er auch irgendwas durcheinander geschmissen. So. So, das übliche Chaos läuft. MixLR, wo ist mein MixLR, 1000 Mics und mein Pitkin brauche ich. Nein, jetzt will ich das gerade mal nicht. So, MixLR schalte ich schon mal an. Das heißt, auf MixLR sollten wir zu hören sein. Folgt 1000 Mics. Kürzester Podcast ever. Ja, so ähnlich. Das ist so eine Scheiße. Also Jörg, ich muss... Ehrlich, das ist ein Kackenkram. Sind wir schon wieder drauf? Gleich, also MixLR ja. Ja, ja, du ja. Mich auch. Du bist live Ich bin live von ihr. Das ist toll. Jetzt sollten wir aber hoffentlich überall zu hören sein. Jetzt will ich noch mal eben, ich muss noch mal eben schnell unser Chat in Gang kriegen. Da kann ich jetzt nicht anmelden, weil ich von der letzten Sitzung noch drauf bin. Also ich muss mich bei der letzten Sitzung. Also ich kann dir sagen, man hört uns wieder. Ich wollte gerade sagen, wir sind aber in Gang. Ich mache mal eben dieses Tablet aus. Wir haben also gelernt, Tablet, scheiße. Jetzt kannst du gleich wieder rein, weil du bist jetzt gerade rausgegangen. Genau, ich muss aber mal eben den hier runterfahren, dass er uns auch gar nicht... 1000 Mikes geht auch, die hören uns alle wieder kurz... Jo, Jörg, ich muss dich loben, das war der schnellste Rechnerwechsel, den ich je gesehen habe. Das ja, war ja. Ich habe es vorher wirklich getestet, also es lief auch, aber irgendwie auf diesem Tablet und wenn dann irgendwas nicht geht, dann brichst du dir ja die Finger, bist du da. Ja, guck mal, ich bin automatisch jetzt sogar Channel-Admin, alles gut. Wow. Ja, freut mich ja, dass wieder alle noch, dass alle da geblieben sind. ja, HP, ne? Bullen hat mich falsch geschrieben, das heißt, morgen wird er wohl sterben. So. Ja. Kopfhörer noch auf, dass ich auch noch was höre. Und jetzt fangen wir dann mal, also den normalen Anfang hatten wir jetzt eigentlich, Technik-Chaos. Ja. Also wir müssen ja auch irgendwie auf unsere 2 Stunden kommen, ne? Ja, jetzt senden wir wieder normal über unser Schweiz großes. Ich habe hier ernsthaft, das mich langsam stört, ich habe einfach fast 1200 Euro Notebook nur für diesen scheiß Podcast. So. Ich will das loswerden. Ich dachte, was sagst du jetzt, weil du die gerade so in der Hose rumfummelst. Ja, das gehört ja zum üblichen Ablauf hier. Alles aus, alles läuft. So. Was haben wir als erstes? Gewinnspiel. Das CD-Pack haben die Abrocker bekommen. Nein, das kannst du nicht sagen, weil das heißt der Abrocker, obwohl es 2 sind. Und wir haben uns heute lange im Chat unterhalten und ich muss ihm sagen, das ist der geilste Cacher ever. Ich hasse 1000 Mikes, das gerade abgestürzt. Ja. Ich bin jetzt aber auch bei 1000 Mikes eigentlich wieder da, hoffe ich. Das hat sich gerade mal eben aus wirklich unerfindlichen Gründen, hat sich das mal eben verabschiedet. Jetzt ist es aber wieder da. Wir müssen Geocaching-Content bringen. Hamburg 75 beschwert sich schon. Die sind schon abgesprungen. Nee, bei uns war es nie 30 Minuten. Hier ist normal eine Viertelstunde völliges Technikchaos und dann kommen wir aber auch zum Cachen. Das Gewinnspiel war ja schon ein bisschen fast so. Es war auch das letzte Gewinnspiel, glaube ich, weil wir hatten so wenig Leute, die das interessiert, dass wir das auch weglassen. Du hast es auch nicht richtig promotet, weißt du, der haust dann am Ende rein, ich habe ja noch 6 CDs liegen, wer will die, wie soll sich melden? Ja, aber dann war das Ziehen auch nicht so schwierig diesmal, von daher war das schon okay. Ich finde das übrigens toll. Ich habe mich vorhin auf die gc.com-Seite mich angeklickt. Jetzt ist sie offen. Ja, die ist, da kommen wir ja auch nochmal zu. Ja, aber toll. Lass uns den Vorspann hier mal, dass ich diese Dings erstmal, sonst, wir haben heute sowieso ziemlich kompakt. Wir haben einen Tweet gehabt. Ich bin etwas leise. Oh, das kann ich mir. Jetzt bin ich auch noch Moment, so, jetzt müsste ich, jetzt war ich zu laut. Jetzt müsste ich aber gut ankommen. Wir kriegen es schon hin. Irgendwer schrieb uns, wir haben jetzt auch Google Now übernommen. Also jetzt pass auf, 1000 Mikes hatten wir schon gesagt, ist aus. Ich kann auf Mixer hören, 1000 Mikes nicht, die ein bisschen leise. 1000 Mikes geht echt nicht, dann beende ich es nochmal. Oh, heute ist aber brutal, ey. Und ich habe das alles, du warst selber dabei, wir haben alles so schön vorbereitet. Ihr müsst euch vorstellen, wir sitzen eigentlich seit einer Stunde hier und haben so ein bisschen geschnackt, ein bisschen was getrunken und dann war eigentlich alles okay. Jetzt nochmal 1000 Mikes. Sterntaste. Stopp, übrigens, Interceptor sagt, dass 1000 Mikes ging. Ja, super. Ich höre nicht mal im Chat jetzt. Also jetzt habe ich 1000 Mikes jedenfalls wieder an und jetzt sollten wir auch auf beiden zu hören sein. Ich sollte auch laut genug sein. Auf jeden Fall sagt mir das mein Gerät hier. Doch, jetzt lief es gerade, jetzt aber wieder weg und wieder da. Ah, leck mir am Arsch, jetzt geht das. Und wer uns nicht hört, hat Pech gehabt. Wir haben Google Now übernommen. Er hat hier nämlich eine schöne Anzeige. Siehst du das hier? Lue, Wetter und darunter Kommentare und schweigende Mehrheit. Ja, vor allem und Spam-Kontrolle. Und das auf Google Now. Ja, das wollte ich jetzt extra nicht vorlesen. Das war der Artikel, hieß so Kommentare und Spam-Kontrolle. Aber man sieht, also auch da sind wir angekommen. Jetzt müssen wir es nur noch auf das Windows-System schaffen, Windows 10, und dann haben wir es. Eine technische Neuerung noch und dann sind wir nämlich mit diesem Vorgeplampel durch. Wir werden umsteigen, was wir vorhin einmal drüber gesprochen haben, auf Podseed. Das macht eigentlich für die Hörer keinen Unterschied. Nö, also brauchst du das auch nicht wissen. Ich mit dem Java-Update, ich krieg gleich echt einen Kotzkram. Podseed soll er trotzdem wissen, und zwar geht es darum, dann brauchen wir die Podcasts nicht mehr bei uns hinterlegen, sondern liegen dann bei Podseed selber. Dann sparen wir uns schon mal den Platz. Dazu kommt, also man hört uns offensichtlich, der Chat hat auf Podseed reagiert. Ja, der Interceptor muss das ja auch. Der ahnt das auch schon, bevor wir es sagen. Und wir haben dort zwei Vorteile. Erstmal kann so viele gleichzeitig darauf zugreifen, wie sie wollen. Das sind nämlich zig Server. Das ist ein sogenanntes CDN-System, wie das was sagt. Und dadurch hätten wir nie ein Problem, egal wie viele Hörer gleichzeitig in den Podcast laden wollen. Das ist eigentlich gar nicht nötig, weil so viele Hörer haben wir dann auch nicht. Aber was mich persönlich, also wir werden uns bestimmt, wie sage ich es mal, was mich persönlich interessiert, ist einfach auch mal die Zahl der Zuhörer. Bis jetzt werten wir das ja selber aus. Ich habe die Zahlen ja auch mal veröffentlicht. Sind das mehr als drei? Es waren eine Menge, aber ich habe auch immer dazu gesagt, dass ich jetzt nicht so genau weiß, ob ich da alles richtig mache. Also die Zahlen vermuten wir, dass die richtig sind. Wir wissen es einfach nicht. Und bei Podseed, da sind echte Administratoren, die wissen, was sie tun. Und die geben diese Zahlen automatisiert raus. Viele Podcaster gehen da nämlich aus dem Grund gerade nicht hin, weil sie das nicht möchten. Ist ja auch jedem selbst überladen, will ich also gar keinem jetzt vorwerfen. Aber uns interessiert die echten Zahlen und vielleicht fangen wir uns auch eine Menge Häme ein, wenn wir feststellen, dass unsere selbstgemessenen 10-mal zu hoch waren. Kann ich aber gut mit leben. Mich interessieren viel mehr die echten Zahlen. Also wer uns ein bisschen wieder einen reinwürgen möchte, da könnt ihr demnächst gucken, ja, wenn ich das da hochgeladen habe. Sind doch nur drei. Wollte ich gerade sagen, wenn wir da nur 3 bis 4 Hörer haben, dann können alle gerne auf uns rumhauen. Das macht nichts. Das haben wir uns dann auch verdient. Oh, ich muss mal kurz guten Abend sagen. Mein Date hat nämlich gerade den Chat betreten. Wer denn? Hallo Schnucki, guten Abend. Na, ich habe mich doch mit Zwischenmahlzeit getroffen, auf dem Käffchen. Echt? So eine Art Blind Date. War voll nett. Ja, das also muss, wir musst passen, du jetzt sagen. Wir passen irgendwie zueinander, aber weißt, ich weiß jetzt nicht, wann soll ich anrufen? Ja, ich habe jetzt, wir haben uns am Dienstag haben wir uns getroffen und ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit ich verstreichen lasse, bevor ich jetzt nochmal anrufe. Dass das nicht so auffällt, meinst du? Nee, das ist doch so beim Date. Dann weißt du ja immer nicht, wer ruft wann an. Ja. Rufst du gleich danach an, dann merkt er ja, dass man interessiert ist. Oder lässt du jetzt noch ein paar Tage in den Raum? Ja? Dann kannst du aber nicht ihn getroffen haben. Ja, auch, ja, huhu. Du, das war voll nett, ja? Jetzt hast mich ganz, wo waren wir gerade überhaupt? Du warst bei deiner technischen Podseed-Geschichte. Ach so, ja, also Podseed nur so am Rande, wer dann Zahlen gucken will. Und da ist dann auch garantiert, dass wir da nichts, auf Symbian, wir benutzen ja so ein Betriebssystem, dass wir da nichts getürkt haben. Da werden dann Zahlen sein, mit denen wir nämlich nichts zu tun haben. Das heißt, wir können die nicht beeinflussen. Und ich bin echt mal gespannt. Vielleicht haben wir tatsächlich nur 1000 Hörer. Ich weiß es nicht. Ich habe diese Logs von dem Provider ausgelesen. Ich habe auch nachgelesen, wie man darauf achten muss, dass man abgebrochene Downloads nicht doppelt zählt und nicht doppelt zählt und so. Aber vielleicht habe ich mich trotzdem völlig vertan. Von daher kann ist das wirklich so wichtig? Also ich meine, es muss irgendwo mal was rauskommen. Letztes Mal habe ich nur die Zahlen veröffentlicht, weil ich fand, das haben die Hörer auch verdient. Weil mein Gott, wir verdienen kein Geld. Warum soll ich die nicht veröffentlichen? Da kriegten wir gleich vorgeworfen, dass wir uns drüber profilieren wollen. Ja, dann sage ich es diesmal lieber einmal genauer, bevor wieder irgendeiner aus dem Busch gehüpft kommt. Weil ich habe dieses Kleinkrieg da echt keinen Bock. Und ich wette, da kommt auch wieder einer und sagt dann, die zählen das irgendwie dreifach bei Vollmond oder so. Ist doch okay. Wenn jetzt die Zahlen viel niedriger sind, dann können die es uns endlich einzahlen. Ist doch cool. Dann sind doch alle zufrieden. Also mich stört es jedenfalls nicht. So, egal. Das war die technische Neuerung. Ja. Das war so das kurze Vorgeplänkel, das jetzt doch länger dauert durch die Technik-Chaos. Kommentare nochmal kurz abhaken. Da ist mir ein, also du wirst ja gleich drauf eingehen, aber ein Kommentar ist mir echt hängen geblieben. Entweder machen wir jetzt nochmal diese Kennzeichnung rein oder wir sagen wirklich, dass wir stark FSK 18 Content hier. Ach, ich habe den fand ich. Wo war der drin? Hast du da? Der war auf, der ist bei uns, Ich mach die anderen Kommentare, such dir mal raus. Ich sag mal die anderen Kommentare, also wir haben echt viele positive Kommentare bekommen. Vielen Dank dafür. Vielleicht lag es auch an Weihnachten, das weiß ich nicht. Die meisten schrieben, wir sollen genauso weitermachen. Haben wir auch vor. Also von daher, tausend Dank mal dafür. Das tut nämlich echt gut auch manchmal. Weißt du, dieses ganze, meistens bleibt ja das Negative hängen. Und deswegen ist es immer schön, wenn viel Positives kommt, bleibt auch davon mal was hängen. Ja. Dafür echt mal vielen Dank. Das muss aber auch reichen, sonst wird es schleimig hier. Und dann hatten wir nochmal einen kurzen Link dazu, zu dieser Wortmarke. Also guckt selber in die Kommentare vom letzten Podcast. Ich steige da nicht mehr durch. Ja, und jetzt der Podcast, der echte, der hat mir den ganzen Tag versüßt. Der muss ich jetzt den ganzen Tag grinsend durch die Gegend gelaufen. Genau, und der ist nämlich von Reluca zu finden auf unserer Homepage beim letzten Podcast. Ich komme mal zum Wesentlichen. Euer Podcast braucht so langsam mal eine FSK. Ich höre euren Podcast meistens auf dem Weg zu oder von der Arbeit nach Hause. Und gerade morgens lauscht meine 12-jährige Tochter den Ganzen immer sehr aufmerksam zu. Ich mag eure sehr direkte und ehrliche Art und weiß ja auch sehr, ich glaube aber ab jetzt höre ich vorher schon mal etwas Probe, bevor meine Tochter den Ganzen lauscht. So komme ich zumindest nicht mehr in die Verlegenheit, morgens um 7 Uhr schon Fragen zu bekommen, von was für Schwänzen die da die ganze Zeit reden und was ein Zwingerclub ist. Also grandios, den fand ich echt, der war einfach schön. Den habe ich morgens auf der Arbeit, glaube ich, gelesen. Das war. Jetzt haben wir natürlich einen Fehler gemacht, wir haben es wieder vorgelesen. Ja, und? Jetzt ziehen wir nochmal Fragen. Ja, okay, also muss Mama nochmal ran. Nein, fand ich echt. Also vielen Dank für den Kommentar, der war einfach grandios. Aber es waren, hast du das über Weihnachten so, da waren echt tolle Kommentare dazwischen. Das hat einem echt mal, das ging natürlich runter wie Öl. Ich meine, ich habe die alle selbst geschrieben. Ich habe es mir schon beinahe gedacht. Ich meine, Postfach ist immer so explodiert. So viel kommt ja sonst nicht. Entweder hatten alle Urlaub. Hatten sie. Sie hatten alle Urlaub. Daran lag das. Ja. Also übrigens mal ganz kurz zwischendurch, wir hatten jetzt also einmal kurz Geocaching-Content, ne? Wir haben mit der Wortmarke Geocaching nochmal kurz angesprochen, bevor wir jetzt wieder nochmal kurz abschweifen, weil diesen Schreibtisch muss ich heute leer kriegen. Ich habe letztes Mal schon nicht an alles gedacht und diesmal müssen wir ihn mal zumindest mal erwähnen. Ja, also wir haben wieder viele Sachen rund um Weihnachten bekommen, nachdem ich ja erst für tot erklärt wurde von der Post, kamen die Pakete dann doch noch an. Bist jetzt eigentlich weg von dem von der Packstation? Ja, okay. Also ich habe die zwar noch, aber ich habe jetzt unsere Adresse, also meine Adresse reingetan. Das mit der Packstation geht mir auf die Nüsse. Wir haben bekommen eine Reviewer-Coin. Und das bei unserer Kritik immer. Und ich frage immer gar nicht, ob die sind auch nicht da. Ich frage auch immer gar nicht, ob die für uns ist oder für den Podcast, weil nachher sagen die, ist für mich oder so. Und ich finde das viel schöner, wenn ich mir selbst erzählen kann, das bestimmt, weil wir einen Podcast machen und auch was fürs Geocaching tun. Ne, hört sich gleich, finde ich, irgendwie viel besser an. Leider fehlt noch die Autogrammkarte von Jeremy. Ja, das kommt als nächstes. Aber wie gesagt, eine wunderschöne Reviewer-Coin. Sieht oft witzig aus. Denken Sie, hier ist ja was Neues aus. Verbuche ich dafür, dass wir auch was fürs Geocaching tun. Ich habe jetzt nicht gesagt, was Positives, bevor einer meckert, sondern einfach, wir tun was fürs Geocaching. Der Podcast muss ja nicht gut sein, aber es gibt ihn wenigstens. Dann gab es zwei Pakete, ich ahne nicht, was es ist. Eine für dich. Ich habe es extra nicht aufgemacht und das hat mich wirklich Mühe gekostet. Das fässt sich an wie Schoki, oder? Ich schreibe jetzt mal nicht, ich lese mal nicht vor, was draufsteht, weil das ist ja jetzt an uns hier. Aber es ist von Petra. Muss ich jetzt sagen, welche Petra? Doch, das glaube ich, kann sie ab. Das ist Tintenklecks aus dem schönen München, die sich auch die Mühe gemacht hat, das zweimal schicken zu müssen, weil ich bei ihr halt für tot erklärt wurde von der Post. Mhm. Vielen Dank dafür und hier so ein. Ach, das sind diese Token, glaube ich. Ja, ist so eine Nummer. Der hat auch eine komische Form, oder? Wenn ihn so gegen das Licht. Denk an das kleine Mädchen im Auto. Das an das kleine Mädchen, okay. Ist unten etwas breiter und nach oben wird er etwas gebogener. Sieht eigenwillig aus. Ich muss mal eben reingucken, das kann ich gleich nochmal nebenbei machen. Wir wollen die Hörer jetzt auch nicht zu sehr aufhalten, aber wir müssen natürlich, wenn wir was kriegen, zumindest auch mal sagen, dass wir es bekommen haben und was wir bekommen haben. Und den Leuten natürlich danken, ja? Weil das ist ja natürlich. Absolut, das ist kein. Man erwartet es ja nicht. Was suchst du? Das ist heute so ein Schleim-Podcast, ne? Ach so, genau. Dann haben wir hier diese ganzen Pülverchen. Die stelle ich schon mal neben deinen Tisch hier. Die kriegst du nämlich mit. Die es doppelt gab, habe ich nämlich schon oben. Und es gab eine Menge Pülverchen, so 10 Flaschen. Hättest du nicht sagen sollen, ich hätte einen Beutel mitnehmen sollen. Kriegst du von mir. Da kannst du wohl irgendwie Milch reinkippen, habe ich mir dann sagen lassen, und dann schmeckt das lecker. Curry? Wird bei uns Curry? Nee. Kleiner Scherz. Ich guck mal, ich habe nicht so genau geguckt, also hätte sogar sein können. Ich leg das mal hier rüber. So. Und hier ist noch ein Currysoße. Also Vierweib hat sich echt richtig Arbeit gemacht. Und ich glaube, das hat ich habe den Text gelesen, ja. Du kriegst ein bisschen mehr Pulver, dafür nämlich das Bierlikör, weil ich weiß, das ist gut, Heike lutscht das so weg. Ich bin kein Biertrinker. Aber Heike trinkt alles. So. Haben wir jetzt mal den Tipp? Nee, wir haben noch eine Karte. Es dauert noch ein bisschen, ne? Nee, nicht mehr lange. Moin, ihr beiden Podcaster aus Helsinki. Und zwar der Gründel, der keine Bücher schreibt. Ach ja, die kenne ich, ja. Der hat uns auch noch mal eine Postkarte geschickt. Mit dem Elch vorne drauf. Genau, ist ja auch ein stures Tier, so ein Elch, ne? Damit ihr das auch wisst, ich scanne das dann auch mal brav ein und schicke das gleich an Tracer weiter. Und Tracer baut sich zu Hause so einen Schrein. Genau. Immer wenn es mir wieder schlecht geht und ich keinen Geocache finde, dann gucke ich in diesen Schrein und weiß. Fühlt man sich gut, ne? Man fühlt sich gut. Dafür habe ich den Keller hier. Jörg, du machst mich nervös. Nee, ich habe jetzt alles. Ich gucke gerade, ob ich wirklich alles mal. Nee, weil letztes Mal ist auch was liegen geblieben. Ich wollte jetzt mal einmal alles durcharbeiten. Schnee von gestern, ja. Ja, das Pulver ist Schnee von gestern, das stimmt. Nee, jetzt habe ich alles durch. Ja. Endlich. Weil das war mir echt peinlich. Das letzte Mal irgendwas hatte ich da vergessen. Das war mir, ach. Wenn ich schon was kriege, möchte ich mich auch bedanken und es erwähnt haben. So, jetzt kommen wir zu Geocaching-Content. Nach aufgenommenen 23 Minuten, davon haben wir höchstens 10 Minuten gesendet bisher. Also eigentlich ein guter Schnitt. Was ist das, ein Schokolot? Ich finde das heute irgendwie sehr romantisch. Ich kriege hier irgendwie, mir wird ganz warm. Ja, wir haben das Licht nämlich ausgemacht. Was neben der Romantik auch noch den Effekt hat, dass diese scheiß Neonröhren immer summen und im Lautsprecher zu hören sind. Die schmeckt ja gut. Schokolade am Stiel. Jörg, ich habe für dich Hilfe gefunden. Du hast ja immer so ein Problem mit Mysteries. Ja. Ja, und da habe ich auch ja, nie... Ja. Auch, naja, also... Du weißt immer nicht so, wie man rangeht und dann legst du ihn gleich auf Ignore. Also ich habe jetzt nicht... Das stimmt schon mal. Ich habe... Zum einen kann ich dir eine Datenbank liefern, wo alles drin steht. Es gibt auch eine Facebook-Gruppe, die sich dann den Austausch widmet. Da hatte ich von gehört, ja. Hm? Da, die ist ja wieder auf große Begeisterung, wenn ich das richtig gesehen ja, habe. Ja, das ist... Ist das... Das ist eigentlich... Da wirklich? Ja, da macht ja keiner den Anfang, weil der wird ja gedisst. Da müsstest du jetzt ja noch eine Fake-Facebook-Identität aufbauen. Aber was ich auch gefunden habe, ist ja auf Ninas Schmierblog mit CK. Und zwar ist das www.justchaos.de. War das diese Anleitung? Ja, ah, okay. Die Geocaching-Mystery-Lösen-Anleitung. Die gibt's übrigens auch zum Download als PDF. Und es geht erstmal mit einer Anleitung, dann eine Analyse, Listing-Analyse, weiter über das Kapitel 3, Zahlen, Sprache, Schrift, dann die Datenanalyse. Also wer das durchliest und gerade neu beim Geocaching ist, der hat dann eine schöne Übersicht, geht auch um Steganographie. Codelisten sind auch noch drin, wie man an so ein Mystery rangehen könnte. Also was für dich? Ja, ich hatte da reingeguckt, aber ich habe es doch gleich wieder zugemacht, weil es nichts für mich ist. Aber ja, du brauchst die Koordinaten, ist klar. Alter, was ist das für eine Schokolade? Also, Entschuldigung, dass ich jetzt mal wieder dazwischen hole. Eine Tafel, die hat nur 37 Gramm und hat nur 197 Kilokalorien und da ist Apfel drin. Apfelstrudel. Ja, hier. Da kannst du. Das klingt ja spannend. Das sind 5 feine Tafeln, die sind einzeln verpackt da drin. Ach so. Ist übrigens von Moserrüt. Sagt gar nichts. Rot. Rot. Und was sind die Doppelstrüben? Moserrüt? Möserrot klingt aber auch doof. Das weiß ich auch nicht, wo die hingehören. Die sind über gar nichts. Egal, das kann keiner sehen, außer uns. Das ist unglücklich. Nee, habe ich gesehen, durchaus die Dinger. Ja. Es gibt dazu passend, da muss ich ja mal vorgreifen auf den hier. Ist ja wieder das tote Pferd aus dem Busch gekommen. Jetzt heißt das GC-Leaks. Also auf gcleaks.bplaced.net. Also gcleaks.bplaced.net. Da kommt man dann auf so eine Seite, wo man angeblich, ich glaube, wenn ich das richtig erinnere, muss man 5 Mystery-Lösungen, Koordinaten, Final-Koordinaten hinterlegen. Und wenn die alle geprüft wurden von irgendeinem anderen, der den Dienst auch nutzt, dann bekommt man eine Lösung für irgendein Mystery. Das gab's vor 5 Jahren schon. Das sieht, die sieht auch identisch aus. Die haben nur die Farbe geändert. Tatsächlich, die Schrift ist alles dasselbe. Da räumt einer so richtig schön Lösungen ab von Leuten, die da immer wieder drauf reinfallen. Weil ich habe damals da schon 5 Fakes reingetan und nicht einer davon ist geprüft worden. Also vergiss es. Da kriegt ihr gar nichts. Doch der Website, ja, ich sag ja, der aus, kriegt die ja, Koordinaten. Ja, aber die ihr, also die Leute, die darauf gehen, bekommen gar nichts. Und er hat das jetzt schön über Facebook überall wieder versucht, schön unauffällig neu einzustreuen. Nochmal, vergiss es. Oh, was sehe ich da gerade? Zwischenmahlzeit ist schon Essen. Der ist nur noch am Essen machen, ne? Ja. Scheint ihn, also jungverliebter Tintenfüller, da kostet viel Kraft. Ja, du, deswegen bin ich auch so angenehm überrascht gewesen, weißt du? Kam an, gleich mit Kochschürze, setz dich mal hin, willst einen Kaffee, dann haben wir einen Kaffee getrunken. Da musste ich leider wieder weg, aber ich hätte auch noch was essen können. Also mit Bier stimmt alles gar nicht. Nee, es ist so mehr so ein Hausmädchen. Ne? Wir sehen ihn demnächst im Fernsehen bei Zwischenmahlzeit kocht. Du hattest den, da fällt mir gerade auf, du hattest den Artikel, welcher ist denn? Ach so, dann habe ich noch passend dazu, wenn das ja. Ja, genau, wir gehen deine Liste durch und ich streue mich rein. Ah! Ja! Nette Leute, die tolle Idee der die, das ist auch nette Leute, eine tolle Idee, der die Wampenschleifer. Ja, weil die Wampenschleifer heißen. Ja, aber das hört sich erstmal, wenn man das so liest und nicht dran denkt, komisch an. Das ist wie bei Das Abrocker. Aber jetzt kriegen die der Abrocker hier hin. Auf jeden Fall ging es da um Mysteries verwalten mit GSAK. Ich kriege den Link hier nicht, aber wir nehmen den auf jeden Fall in Linkliste auf. Da geht es praktisch darum, wie man die Mysteries in GSAK so pflegt, dass man die richtigen Koordinaten und ähnliches hat. Und auch die Lösung. Also was man macht, um das in GSAK auch auf sauberen Stand zu haben, wenn man das nicht immer auf der Seite hinterlegen will. Und Nuffi hat den Raum verlassen. Oder haben ihn jetzt... Nee, Nuffi ist, ja, ist in Russland. Petersburg, glaube ich. Ne? Ist Vorsicht. Dass wir da auch übertragen werden, ist doch schon viel wert. Also auf jeden Fall, das kann man sich mal angucken. Ich habe es mir auch, ich habe reingeguckt, aber ich habe einfach auch Mysteries sind, wie gesagt, bei mir ja eh nicht mehr so viele drin. Von den Wampenschleifern auf jeden Fall bei nette Leute. Der Artikel war bei nette Leute geschrieben, glaube ich, ne? Ja, und aber da war der Verweis auf die Wampenschleifer. Genau, der war der Verweis auf die Wampenschleifer. Ach, da ist ja auch schon im Chat der Link, den werden wir auf jeden Fall aufnehmen. Also wer sich damit beschäftigen will, auch das passt gut in diese Thematik. So. Mhm. Ein Artikel haben wir noch, wenn wir schon bei den Artikeln sind, dann haben wir die Artikel nämlich weg. Ja. Verweste Leiche. Verweste was? Leiche. Verweste Leiche. Ich habe mir mal dazu geschrieben, vielleicht war es ja auch der Final, man weiß es nicht. Ja, das. Manchmal wirklich schon, wenn du in so ein Final kommst, da liegt da so ein, diesen, so eine gut gemachte Skelettpuppe. Ja, habe ich auch schon gehabt, stimmt. Gab's da auch schon mal, wo der eine da dieses, ich weiß gar nicht mal, welcher Cache war. Den haben sie im Wald irgendwo aufgestellt, ja. Ja, dieses Mädchen da. Ja. Oh. Also wobei dies hier ist, also Geocacher haben die durch Zufall gefunden. Ich weiß gar nicht, ob der Cache so richtig in der Nähe war, ist mir gar nicht so ganz klar. Nee. War in Hannover, Kaltenweide. Brauchen wir jetzt auch nicht so drauf eingehen, weil das haben, glaube ich, alle Podcasts und Blogs berichtet. Also wer das noch nicht mitgekriegt hat, der interessiert das, glaube ich, auch nicht so besonders. War nur mal so, dass wir es zumindest mal erwähnt haben. Den Link nehmen wir wieder, ja, da ist er ja schon im Chat. Ich brauche gar nicht zusagen, das Hepta hat den eh immer gleich. Kennst du eigentlich die Band Imagine Dragons? Halt vorher, halt, verweste Leiche. Ich denke, du bist durch mit deiner verwesten Leiche. Die gab es in Hamburg nämlich auch schon, weil du das sagtest, woanders. Am Diamantgraben. Da, wo der ICE rüberfährt, da musste man ganz oben am ICE lang. Ja. Da wurde immer drüber gestritten, ob man da lang darf oder nicht. Aber ich bin da lang gegangen. Es war nämlich kein Zaun und man blieb außerhalb des Zauns, auch wenn man 5 Meter neben der ICE-Strecke ging. Ja. Da bist du auf diese Halbinsel gegangen. Das ist da Wilhelmsburg, glaube ich, oben die Ecke irgendwo. Hm. Und da wurde auch eine verweste Leiche gefunden mit Lederjacke noch an. Der sich umgebracht hat vom ICE, oder? Das wussten sie nicht so genau. Ich weiß nicht, was da rausgekommen ist. Ich weiß das von Team Spikeman, den gehörte der Cache nämlich. Mittlerweile ist der auch dicht. Und da haben sie einen gefunden und da war die ganze Halbinsel abgesperrt und so. Also da war richtig was los. Mit dem Cache nichts zu tun. Ich weiß auch nicht, ob den Cacher gefunden haben oder Angler. Da sind auch viele Angler. Also aber das gab es hier in Hamburg auch schon. Das ist nicht wirklich neu. Ja, aber früher waren das halt die Pilzsucher, die gefunden haben. Die gehen ja aber nur saisonal in den Wald. Heutzutage sind halt Geocacher, weil die natürlich permanent durchlaufen. Ne? Ja, klar. Ich gucke gerade mal, weil im Chat ist hier so ein Link, der geht aufs Abendblatt. Das könnte natürlich gut sein, dass das. Dann ist aber hinter einem Paywall, wenn er hinter dem Abendblatt ist. Ja, nee, ist ein PDF und das will er jetzt auch, nee, mache ich jetzt nicht direkt. Nehmen wir mit in die also Linkliste. Immer auf. Links im Chat posten, der Jörg drückt drauf. Ja, genau. Genau, das PDF. Nee, nehmen wir nächstes Mal mit rein, aber das wird das auch sein. Und wie gesagt, das gab's hier auch schon, das ist nicht so neu. So, jetzt komme ich mal zu meinem Artikel. Kennst du denn die Imagine Dragons? Nee, das ich habe erst gedacht, du hättest was versehentlich falsch in den Evernote geschmissen, weil das ist das für ein Scheiß. Das ist mir nebenbei aufgefallen. Die haben ein neues Album promotet und Smoke and Mirrors, oder das ist eigentlich das alte, und da hatten sie Koordinaten drauf gepostet, so ein bisschen versteckt, immer so. Und da hat dann tatsächlich in Amerika war das jemand in Arizona, der kam aus Arizona, es war aber in Nevada, hat das alles mal zusammengesetzt und dann kam er auf irgendein Koordinatensystem in der Wüste von Nevada, ist da hingefahren und was findet er? Eine Gitarre, Drumsticks, ein paar Polaroids und ein Masterticket für die Tour der Mädels. Und das haben die dann auch nochmal promotet auf ihrer Facebook-Seite, dass jetzt ihr versteckter Schatz gefunden ist. Ich fand es eine ziemlich Band, die sah ein bisschen aus wie, da möchte ich gar nicht hin. Ja, das ist so eine Rockband, sage ich es mal. Die sahen eher aus wie eine Drogenband. Nee, ja gut. Heutzutage guckt ihr ja, Tokyo Hotel ja, an. Okay. Ja, Tokyo Hotel. Also. Du musst ein bisschen durchgeleiert aussehen. Aber die machen eigentlich ganz gute Musik. Aber die Idee ist mal ganz gut. Nix sagen, ja. Irgendwo Koordinaten einstreuen. Irgendeiner ja. ist da mal hingefahren. Das war übrigens das Bild. Ja, das habe ich gesehen, dieses Kreuz. Und da gibt es dann auch auf Facebook, sieht man dann, wenn man der Band folgt, dann auch, was da versteckt war und was diejenige davon hat. Also eine Gitarre von der Band signiert, ein paar Beatsticks, Drumsticks signiert. Ja, aber ich weiß nicht, wenn du Fan bist und dann noch das Masterticket für die nächste Tour. Ja, ich weiß nicht, wie berühmt die sind. Es gibt so Bands, die könnten von mir aus auch ein ganzes Konzert im Wald hinterlegen und ich würde hingehen. Ich könnte jetzt mal sagen, aber sie sind schon berühmt, ja. Ja, okay. Ey, Radioactive, genau, ist von denen. Mir fiel einem nicht ein. So ist genau wie, wenn ihr unseren Podcast rückwärts hört, sind immer alle Lösungen für sämtliche Mysteries dieser Erde. Genau, spielt den mal zurück. Man muss sich also schon ein bisschen Mühe geben. Wieso? Guck mal, du wirst jetzt auch noch im Chat genannt mit irgendwelchem Status. Ein Erinnerungsfoto von mir auf Twitter? Ach so, das, ja, stimmt. Das war. Dann hat mir übrigens einer Das ja wieder promotet. Dann hat mir übrigens einer auch geschrieben, er fängt nicht an zu singen. Die Tracer fängt nicht an zu singen. Das, wir wollen euch ja da im. Da wachen wir die Toten unter unserem Keller auf. Wir haben heute auf Twitter gelesen, dass wir die Dosenfischer hier unter unserem Keller beerdigt haben. Die sind aber der Grund für unsere technischen Probleme, das haben wir auch festgestellt. Die sabotieren uns immer. Das Einzige, was noch. Nach der Folge verlegen wir aber das WLAN-Kabel ein bisschen anders, dass die da nicht mehr rankommen. Deswegen twittert er ja auch nur noch der Sandmann, weil er hier aus dem Keller sonst nichts mehr machen kann. So. Uns gibt es auch als Account. Hat mir jetzt einer zugeschickt, fand ich echt witzig. Es gibt tatsächlich den User Schweigende Mehrheit auf geocaching.com. Hat einen Found, also ganz großartigen. Oh oh. Mal gucken hier. Der wird bestimmt künftig bei ganz berühmten Caches irgendwie ein NA locken. Nee, der ist auch schon, das ist ja der Witz, den gibt es Member, obwohl er kann sich natürlich umbenannt haben, das weiß ich natürlich nicht. Ja. Das glaube ich aber noch nicht mal. Tuesday, 2. Juni 2009. Den gibt es seit 5 Jahren. Der hat einen Cache gefunden. Ist kein Witz. Auch die E-Mail-Adresse ist mehrheit@online.de. Also, weiß ich auch nicht. Genau, am 8. Januar 2015 hat er sich jetzt entschieden, mit seinem Account auch mal einen Cache zu suchen und hat ihn dann auch gefunden. Ja, wie absurd. Und wo hat er den Cache gefunden? Ah, den müsste ich jetzt wieder auf online gehen. Ich weiß gar nicht mehr, hat er mir geschrieben. Der war hier gar nicht so weit weg. Jörg, das ist ein Stalker. Du hast einen Stalker. So sieht das aus. Nee, da hatte ich mal einen, der hat sich, glaube ich, Dummbuddy genannt. Dummbuddy. Genau. Das ist ein Troll-Account, der damals bei Events rumgepöbelt hat, schreibt der Abrocker gerade. Okay. Und auch schon unter schweigende Mehrheit? Oder? Das war ein Ding, das war mir neu. Das finde ich ja witzig. Abrocker, das sollte unter uns bleiben. Mittlerweile pöbelt er ja unter seinem richtigen Nick Tracer auf Events rum. Ja, also mich stört das nicht. Also ich habe da noch nie Probleme. Das war sie bei mir. Da habe ich noch nie Probleme gehabt. Also von daher, ja. Ich weiß nicht, was der Chat da gerade wieder macht. Also dank String wird das Dekolleté etwas versteckt. Muss die kleine Mädchen im Auto wieder geklärt werden. Ich weiß auch nicht, was man String im Dekolleté hat. Total versext. Ach, das wird schwierig, ey. So, was haben wir noch? Mega in Hamburg, das wollen wir auch erwähnen. Das sollten wir auch erwähnen. Wir pluggen das auch durchaus. Also ganz ernsthaft, ich wünsche mir, dass das stattfindet und ich wünsche mir, dass das gut wird. Was ja nicht heißt, dass ich dran glaube. Seite reagiert nicht. Aber die Geocaching-Seite, ja, ob ich da jetzt draufklicke oder ein China-Filtensack reiße. Nee. Aber wo, hier werden immer die letzten Neuanmeldungen schon gezeigt. Das ist Chris196, Sigibär, Maybooks, Trittauer und Mary1785 auf der Seite. Die Seite, ich bin jetzt gerade auf der Seite vom Hamburger Mega. Ja. Also sagen wir mal so, wir sind natürlich hier Lokalpatrioten und wir finden es gut, dass es jetzt endlich nach, ich glaube nicht, weiß nicht, 4 Jahre wurde drüber geredet. Und wer die Hamburger Strömungen kennt, weiß, dass es bei so vielen Häuptlingen schwer ist, einen Mega zu organisieren. Also da muss man dem Seba mal Respekt zollen, dass er das hochgezogen hat oder dass er das jetzt auf jeden Fall in Angriff nehmen will. Wer den Seber kennt, weiß, dass nicht immer alles ganz glatt geht bei den Events. Aber ich bin diplomatisch. Ne? Schleimscheiße, ey. Aber es ist ja nicht einer alleine. Ne? Meinst weil der kann doch nicht mal was dafür, ganz ehrlich. Also sein letztes Event, da ist irgendwie die Barkasse kaputt gegangen. Da kann er jetzt wirklich nichts dafür. Da kann er nichts dafür, ja. Aber das ist dann so. Weißt du, wenn du irgendwo mal... Er zieht das an, ja. Man zieht das an. Ja. Aber man muss dann auch mal Respekt zollen, weil er hat es einfach mal nach vorne gebracht. Und letztendlich steht dahinter natürlich auch ein Team. Und da finden sich Welches bestimmt, denn? Weiß ich noch nicht. Also ich habe bis jetzt, ich höre zwar mal, aber bis jetzt kenne ich einen einzigen. Und das ja, ist das es gibt genügend Leute, die da mit organisieren wollen. Ja, wer und dann, denn? Na, irgendwelche wird es schon geben. Ja, genau. Doch, die bin ich. Das heißt gar nicht, dass ich nicht dran glaube, sondern... Wir 2016, Jörg, wir haben noch echt 2 Jahre Zeit. Ich drücke ihm wirklich, ernsthaft, ich drücke ihm ein Jahr. Ich drücke ihm wirklich alle Daumen. Naja, wir haben 5. Weil ich möchte in Hamburg ein Event haben, aber ich hoffe, er ist auch klar, was er da macht. Das ist das, was ich immer wieder sage. Nichts gegen das Seber, aber das ist eine Größenordnung. Wenn ihm das schief geht, dann ist er auch für den Rest seines Lebens verschuldet, wenn er Pech hat und nicht aufgepasst hat. Ja, boah, aber wenn er ein gutes Team hat, wird das nicht passieren. Ja, übrigens haben wir, genau hier steht es nämlich genau, 525 Tage, 15 Stunden, 22 Minuten, 22 Sekunden, jetzt 21, 20, 19, 18, soll ich dir das erste Problem 17. nennen? Man hat es ja bei uns gelesen, das kann ich heute auch mal dazu sagen. Es ist nicht mal so, dass ich ihm nicht traue, ist alles völlig egal. Mir kam das alles komisch vor. Es gab eigentlich nichts, es gab eine Internetseite, die nicht mal funktionierte, die dann, wurde ja gesagt, 2 Tage vorher irgendwie irgendwas zerlegt hat. Keine Ahnung, aber es gab nichts, aber es gab schon mal reichlich Interviews. Was finde ich immer suspekt. Spätestens seit dieser Zeitung, die es mal geben sollte umsonst, ja, bin ich bei sowas echt einfach kritisch. Das hat jetzt nichts mit der Seber zu tun, sondern grundsätzlich. Und deswegen habe ich gedacht, naja, ich wende mich mal an dieses Schiff da, weil ich fand das echt irritierend, wie man so ein Schiff reserviert kriegt, ohne Geld. Ne, das finde ich schon, also ganz ernsthaft, so ein Riesenschiff und da kommt einer an und sagt, er will das mieten und die glauben das einfach. Also fand ich irritierend. Deswegen habe ich da hingemailt und habe geschrieben, wie ist denn das, ob ich das an dem Datum, an dem das Hamburger Mega stattfinden kann, mieten kann, das gesamte Schiff. Und kriegt auch eine Mail zurück von der Veranstaltungsfrau. Ja, selbstverständlich, rufen Sie uns doch einfach an und unterhalten wir uns drüber. Das Schiff ist an dem Datum noch komplett frei. Ja, aber so hat er es wahrscheinlich auch gemacht. Ja, und er hat das gemacht. Er hat eben nicht diese E-Mail-Adresse genommen. Er hat sich an die Gastronomie, die das bewirtschaftet, gewendet. Und hat auch eine Zusage bekommen. Das heißt, er hat alles richtig gemacht. Dass da zwei nicht sich miteinander halten, kann er ja nicht wissen. Aber jetzt lass mal das so sein, die planen, die machen, die tun und 3 Monate bevor dieses Event stattfindet, hätte ich das Schiff als Firma gemietet für ein Firmen-Event. Und dann kriegt er das nicht. Und dann frage ich mich, wie man aus der Nummer rauskommt, wenn da sich 3000 Leute angemeldet haben für ein Event und er kriegt das nicht. Er kann da gar nichts für, darum geht's mir. Es geht mir gar nicht darum, das Seber jetzt anzuschwärzen, sondern was ist der gearscht dann? Und wie kommt er aus der Nummer schadlos raus? Finanziell meinst du, ja, oder vom Ansehen? Ja, Ansehen ist dann sowieso, da brauchst du aber nicht mehr drüber nachdenken. Finanziell wäre, ach so, weil er die anderen hat, ja. Du hast Firmen engagiert, ja, du ja. hast Sicherheit, du hast, was weiß ich, Krankenwagen, ja, aber du das, alles musst. Ganz ehrlich, das Problem hast du bei jedem Mega-Event. Dafür hast du ja auch, ich betone es nochmal, ein Team, was dann dahinter arbeitet. Aber in Hamburg ist es ein bisschen anders. Ja. Du findest wahrscheinlich nicht, dass Team und kannst dann rausgehen, sondern du musst erstmal das Teil promoten oder sagen, ja, es soll stattfinden und dann hast du das Team. Ja, aber trotzdem auch, selbst wenn du jetzt ein Team gehabt hättest, du glaubst doch nicht ernsthaft, dass das einer nachgeprüft hätte. Hätte ich ja auch nicht an ihrer Stelle. Ja, nö. Glaube ich nicht. Aber ich glaube trotzdem, dass das Mega eine Chance verdient hat. Ich lese gerade weiße Schrift auf weißem Grund in der Navigation oben bei Mega. Ja, ich drücke dir auch alle Daumen. Was ich ein bisschen unglücklich finde, ist, Das hat noch nicht mal angefangen. Also die Seite funktioniert noch nicht mal und die kriegen schon reichlich negative Kritik. Ich habe auch durchaus schon einen gehabt, der hat mich angemeldet und mich gefragt, ob ich wüsste, wer das eigentlich organisiert, weil er hätte über die Seite mal eine kleine Anmerkung gehabt, was nicht so gut ist und wäre da gleich beleidigt worden. Also scheint mir noch nicht richtig rund zu laufen. Ich glaube, der wurde nämlich nicht mal beleidigt, weil ich kenne das selber auch. Der ja selber von sich sagt, er hätte auch so eine schnoddrige Art wie ich, hat er bei Facebook mal geschrieben. Und dann ist genau der Punkt, wo ich sage, ja, aber dann mach kein Mega. Ich weiß schon, warum ich keine Events mache. Diese schnoddrige Art darfst du dir dann nicht leisten. Das wird dann zum Bumerang. Das nehmen die Leute dir dann übel. Ja, das ist natürlich so. Schwierig. Ja, aber das ist, schwierig. Weißt du, ich kenne ihn ja auch. Also das ist jetzt, ganz ehrlich, ich habe auch erstmal doof geguckt und gesagt, wer er jetzt? Aber jetzt wird auch alles überkritisch. Natürlich ist da weiße Schrift auf dem, dahinter ist die Captain Diego zu sehen und da ist weiße Schrift. Aber so überkritisch sind man halt bei anderen Megas nicht und das muss man, es ist wieder Hamburg. Da gibt's auch viele, die sagen, das wäre schön, wenn er scheitern würde. Deswegen. Naja, nun, ja, ich gebe dir recht, Hamburg. Aber da musst du natürlich auch zu sagen, es ist auch einfach, ganz ehrlich, wenn ich noch nichts habe und schon mal gleich am Interview geben bin, ist das einfach auch kein kluges Vorgehen. Ja. Damit forderst du genau das heraus. Also sorry, ich will ihm das gar nicht übernehmen. Gottes Willen, ich wünsche ihm wirklich alles Gute. Ja, vor allen Dingen wünsche ich uns alles Gute, weil das wäre ja mal richtig nah. Würde ich auch hingehen. Er glaubt ja, aber ich habe was gegen ihn, habe ich gar nicht. Ich habe nichts für ihn, ich habe nichts gegen ihn. Also ich sehe den relativ neutral und ich wünsche ihm wirklich alles Gute. Aber also ist den Anfang fand ich jetzt. Der riskiert da einiges und dann muss er einfach sehr diplomatisch sein, um auch mit allen hier, du brauchst die Hamburger auch, sonst wirst du es nicht organisiert kriegen, davon mal ab. Ja. Und du musst dich da, also das wird ein schwieriges. Und du brauchst auch Leute, die Zeit haben, die sich dahinter klemmen. Ja. Also, was man festhalten sollte, ein Organisator eines Events oder ein Organisationsteam ist nicht wirklich von Ruhm oder Mitgefühl getragen. Also, die kennt am Anfang vielleicht jemand. Ja. Wenn beim Event alles klasse geht, dann war das ein tolles Event. Ja, genau. Wenn es schlecht geht, dann kriegen diejenigen was auf den Sack. Ja. Und nach einem halben Jahr erinnert man sich halt an ein gutes Event und nicht mehr an die Organisatoren. Man muss halt sagen, das ist eine ehrenamtliche Geschichte und da muss man auch schon das Wissen auch haben und natürlich auch die Durchhaltekraft, auch mit Rückschlägen umgehen zu können. Also davon ab, The Pet schreibt nämlich gerade, wenn ihr ihm alles Gute wünscht, unterstützt das Projekt, wo es geht. Ja, tun wir, aber ich nehme mir natürlich auch das Recht heraus, das kritisch zu begleiten. Also wenn da solche Sachen vorkommen, dass ich dieses Schiff mieten kann, obwohl es angeblich schon gemietet ist, dann werde ich darüber weiterhin schreiben. Aber natürlich man erinnert sich eben nicht. Also Chat schreibt gerade, man erinnert sich an die Organisation, Fragezeichen. Hm. Nee, das sagt er ja gerade. Da erinnert man sich nämlich eigentlich nicht mehr dran. Deswegen ist das eigentlich so. Ja, man erinnert sich nicht an die Organisatoren. Genau. Also ich kann dir jetzt auf Anhieb nicht sagen, bei den letzten Mega-Events, welche nix dahinter waren. Ich müsste nachgucken. Nee, das interessiert mich auch nicht. Das ist eigentlich der unglücklichste Job, den du machen kannst, so ein Mega zu gestalten, weil du eigentlich keinen Dank kriegst, sondern nur die Kritik, aber die kriegst du reichlich. Und ganz das zum anderen nochmal, wenn wir mal alles Gute wünschen, dann unterstützt das Projekt. Es muss ja auch klar sein, dass wir da offen drüber reden können. Ich glaube, persönlich sind wir die falschesten Leute, um ein Projekt so zu unterstützen. Weil er hat mich ja angerufen wegen der Geschichte, weil ich das veröffentlicht hatte. Er hatte sich einen Kontakt mit mir praktisch machen lassen über einen Bekannten von uns beiden, den ich gern mag, den er gern mag. Und hat dann mit mir gesprochen und natürlich habe ich ihm sofort gesagt, so und so ist das, die und Frau, also ich habe ihm das haarklein erzählt, was gelaufen ist, gar keine Frage und wie gesagt. Also jetzt mal nochmal ganz ehrlich, jetzt muss man ganz, beim Projekt. Ich sehe sogar als Unterstützung diesen Artikel davon mal ab. Ja. Ich hätte es ja auch für mich behalten können, mal abwarten, was daraus wird, also das hätte ich viel schlimmer gefunden. Ich meine letztendlich ist es auch Unterstützung, wenn wir darüber reden. Also Projekt Game, jetzt fragt bitte nach, das kann der Herr Bullenherde vielleicht, aber wer kennt denn diese Organisatoren in der großen Breite der Geocaching-Community. Da erinnert sich keine Sau mehr dran. Jeder weiß, das war in Bremen. Aber wer das organisiert hat, da muss man nachgucken. Also das werden zwar auch noch ein paar wissen, aber nicht viele. Also ich glaube, das ist keine. Also man sollte sich nicht an so ein Event machen, um sich Fame zu holen, hätte ich mal gesagt. Oder bekannt zu werden. Das funktioniert nicht. Nicht mit dem Event, glaube ich nicht. Ja, aber grundsätzlich, die Idee ist nicht schlecht. Er wollte ja dieses Schiff Captain Diego nutzen, so ein bisschen als Ankerpunkt. Und darum immer so verschiedene Points hinlegen, dass man Hamburg auch mal so ein bisschen kennenlernt. Und dafür ist es nicht schlecht. Gut zentral gelegen, also die per PKW, ja gut, das geht natürlich auch in Berlin ist auch nicht per PKW so richtig. Das ist aber PKW auch kein Problem, dadurch, dass du da eine derart geile S-Bahn-Anbindung hast. Du kommst Fähren rüber, du kannst auch südlich von Hamburg runterkommen, wo du viel billiger wohnen kannst. Also das ist schon top, das ist überhaupt keine Frage. Ich glaube gerade diese Hafenrundfahrt oder dieser Fähr, das ist mal wirklich was, diese Fähre, das ist mal was du so nicht unbedingt erlebt hast. Ne? Ja, absolut. Ja? Also wie gesagt, wir wünschen ihm alles Gute und natürlich, wenn wir irgendwas machen können, werden wir das sicherlich auch unterstützen, soweit das in dem Bereich ist, wo wir selber sagen, ja, okay. Also das sehe ich schon so. Ich sag mal so, wir beide, also er und ich, sind mit Sicherheit nicht kompatibel, aber deswegen heißt das nicht, dass ich gegen ihn hätte. Bewundern ist das falsche Wort. Ich staune, er hat ja hier auch so ein Heide-Event gemacht über 3 Tage. Das gab ja Riesenprobleme mit den Reviewern. Ich weiß nicht jetzt die Hintergründe, da ging es wohl drum, ist das kommerziell oder nicht. So, das war wohl, glaube ich, so die grobe Überschrift, warum sie sich da gezofft haben. Da war er ja schon so weit, dass er mit Cashen komplett aufhören wollte, weil das ihm so mehr oder weniger um die Ohren flog. Dann haben sie glücklicherweise doch noch mit den Reviewern zusammen einen Weg gefunden, dass das stattfinden konnte. Aber da war er schon ganz schön, da hat er ja wohl auch schon irgendwie einen Würstchenwagen oder was reserviert und das war schon hart. Hm. Und sich dann hinzustellen und nochmal ein Mega zu machen, also das ist schon das Durchhaltevermögen, Risiko, ich keine Ahnung, was ihn da bewegt. Also das ist was wird ihn da bewegt haben? Also ganz ehrlich, wenn du dich hier ein bisschen in der Community bewegst, dann ist dann ungefähr seit, wie ich vorhin sagte, 4 Jahren immer so im Raum Mega Hamburg, das wäre ja mal was. Und dann gibt's natürlich, aber so richtig machen tut's natürlich niemand. Es tut, macht keiner. Nee. Natürlich auch vor, ja klar, es gibt natürlich verschiedene Fraktionen, die sich da nicht ganz grün sind, ganz klar, aber und dann ist es, ja. Wer denn hier? Ja, und dann, ich denke mir einfach, in ihm ist der Gedanke dann auch mal gereift über die Zeit, pass mal auf, ich stoße das einfach an und das brauchst du manchmal, du brauchst einen, klar, der den Ball ins Rollen bringt und jetzt gibt es natürlich auch, deswegen glaube ich auch, dass das funktionieren wird, weil es gibt bestimmt welche, die sagen, hey, ich bin dabei, jetzt muss man nur noch die richtigen finden und dann kann das laufen. Ne? Also, The Patch schreibt, ein geiles Event zu organisieren, macht Spaß, besonders in der Größenordnung. Manche hängen sich auch gerne an so ein Sadomaso-Kreuz. Kann ich schon verstehen, dass das auch Spaß machen kann, aber mal ganz ehrlich, das ist in Hamburg schon schwieriger. Also, ich hatte damals in Bremen, zumindest von außen als Außenstehender, schon eher das Gefühl, dass das so eine große Familie mehr ist. Und sorry, das habe ich in Hamburg nur sehr bedingt. Hier gibt's auch wieder welche, die so kleine Familien bilden, aber hier gibt's eben nicht eine Familie, sondern hier gibt's so 5 Familien und da gibt's auch durchaus mal Reibereien. Und ich bin gespannt, ob sie sich jetzt mal alle zusammennehmen, um daraus ein tolles Event zu machen, wenn denn das Seba anklingelt und sagt, könnt ihr mal helfen. Da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Ja, also das macht auch Spaß. Also es muss ja für einen selber auch Spaß machen. Also wenn ich mich jetzt an dieses Hartwig-Event erinnere, das hat mir auch Spaß gemacht, da rumzulaufen, die Leute auf die Strecke zu schicken und die Deko damit aufzubauen. Das macht auch Spaß, wenn es nicht Spaß machen würde. Und wenn du kriegst letztendlich nichts weiter, als dass du ein geiles Event organisiert hast und die Leute zufrieden von dannen ziehen. So einfach ist es. Und wenn es nicht Spaß machen würde, wird es auch keine Events mehr geben. So. Ja, klar. Ja, also. Ich sehe jetzt gerade, guck mal, jetzt ist wieder auch irgendein Weihnachtsevent, ist wieder nichts geworden, weil das jetzt wieder anders ausgelegt wurde. Ich hoffe, das ist aber jetzt bei Mega anders. Wenn das Seba hat sich ja offensichtlich schon an Groundspeak gewendet. Von daher wird das ja, also da wird er, der hat ja auch gelernt. Also, ja, vor allen Dingen. Hoffe ich jedenfalls mal. Ja, letztendlich hat Groundspeak natürlich auch Unterstützung für die Mega. Das sind ja professionelle Leute im Hintergrund, die dann denen auch mal helfen und sagen, pass mal auf. Man lernt ja auch mit der Zeit. Ich glaube, das erste Mega auszurichten, da ist noch vieles in den dunklen Raum mal rein. Aber jetzt gibt's ja mehrere Megas. Es gab sogar ein Giga. Ist ja ein Erfahrungswert auch bei Groundspeak vorhanden, dass man sagt, hey, pass mal auf, darauf musst du achten. Versicherungstechnisch mach auf jeden Fall das, damit du da sauber rausgehst. Das und das ist so der Vertrag. Ja. The Pet macht mir meinen ganzen Traum kaputt. Eine große Familie gab es in Bremen damals auch nicht unbedingt. Natürlich gab's die. Machen wir doch nicht die letzte Hoffnung hier, Mensch. Nein, also ich glaube auch, dass das hier hinzukriegen ist. Ich finde gut, dass es einer an die Hand genommen hat und jetzt mal gestartet hat. Ob das Seba jetzt richtig ist oder nicht, kann ich ernsthaft nicht beurteilen. Ich drücke ihm die Daumen. Ich hoffe, dass das ist. Ich sag es nur von vornherein. Also sowas wie schnoddrige Art sollte er sich sofort abgewöhnen, weil dann wird er einfach Probleme kriegen, weil da kann nicht jeder mit umgehen. Das kann ich ihm als weise Erfahrung sagen. Ja, also, gut, dann organisiert er sich jemanden, der mit der Community redet. Das ist nur einfach so. Ja, ich sag ja, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Also um Gottes Willen, was wäre schöner als mal in Hamburg? Ich bräuchte, da kannst du abends wieder nach Hause fahren, Mann. Also ich bin der Erste, der dabei ist. Und die Idee, also rein von der Aufteilung, ist auch klasse. Jetzt muss er halt auch Butter bei die Fische bringen. Ja, vor allen Dingen haben wir ja nicht so Probleme wie in Bremerhaven, ein Café zu finden, sondern wir wissen, wo es ist, ja? Das stimmt. Und vor allen Dingen, das ist auch, ja, ist okay. Bremerhaven? Nee, aber ich würde noch gern nochmal auf ein anderes Mega, weil das ist das ist mir in Facebook aufgefallen von Hannes Hansen, der mal eben reingestellt hat. Gestern gab es in Florida ein Mega-Event, GC-Code. Das nannte sich Cash Apulazza 9, also das neunte schon, mit Lab-Caches, die noch 20 Stunden zu locken sind. Kann hier jemand dafür eine Hilfestellung geben? Das ist natürlich auch ganz gut. Also nochmal, die Lab-Caches sind für die Leute, die auf dem, in Florida, die auf dem Event sind. Und die sollt ihr dann nicht weltweit die Mega-Events abgrasen. Was sind die Lab-Caches und wie kann ich das am besten lösen? Das Schlimme ist, er hat nicht mal böse Antworten. Also das wird immer normaler. Der hat nicht mal, ich kriege mal einen Geballer an diesem scheiß Verbindungskabel hier, ehrlich. Der steht mir langsam die Haare zu. Du, das ist von Sandmann unten durch den Boden durchgeschoben. Das hätten wir bloß nicht unterm Keller begraben. Nö, aber die Kommentare, die ich da habe, war schon ganz gut. Da kam dann Lab-Caches locken, wenn man nicht auf dem Event war, Fragezeichen. Ja, aber noch höflich. Normalerweise vor 2 Jahren hätte der noch, ich glaube, der wäre schon erschlagen worden. Ja, aber in der Community gab es ja vorher noch mal eine Ansage, dass man sich ein bisschen zusammenreicht. Ach so, okay. Also es war eigentlich ganz, ganz gut. Also manche wissen es tatsächlich nicht, was ein Lab-Cache ist und dass man das doch vor Ort sein sollte beim Mega-Event, dass es ein Cache zur Begleitung des Mega-Events ist, um auch die Umgebung mal zu erkunden. Vielleicht auch das stimmt. Diese Lab-Cache ist so unglaublich. Ich finde die eigentlich echt gut, weil sie einfach den Leuten, die da so punktegeil sind, dass sie auf dem Event nur auch noch los wollen. Entschuldigung, punktegeil ist falsch. Die auf dem Event auch noch los wollen, die haben jetzt eine Möglichkeit, ohne dass sie irgendwelche richtigen Dosen verlegen. Also finde ich eigentlich klasse, auch wenn ich für den Namen Lab-Cache nicht wirklich verstehe. Ich würde die Event-Zusatz-Caches nennen oder so. Ja, ich glaube, Lab-Cache ist ja mal geboren als experimentelle Cache-Art. Dass da jetzt aus diesen ganzen Experimenten nur eine Cache-Art rauskam, das mag den wenigen Hamsterfutter in Seattle geschuldet sein, aber man könnte sie anders nutzen. Ich weiß noch manchmal nicht, jetzt auch wieder das letzte Newsletter hat mir richtig Angst gemacht. Oh, wir wollen noch mehr auf Familie. Man scheißt auf Familie. Ich weiß gar nicht, wenn ich Kinder hätte, mir würde das Angst machen, wenn die jahrelang mitkommen zum Cachen. Das sind Kinder, die sollen alles ausprobieren. Und Cachen ist einfach, das ist kein Hobby für Kinder, verdammte Hacke nochmal. Ehrlich nicht. Die wollen doch immer was Neues erleben. Dafür sind es doch auch Kinder. Was ist denn das für ein Kind, das 5 Jahre nur Cachen geht? Also, sorry, du, es gibt Kinder, die sind noch gar nicht auf der Welt, die haben schon 2000 Caches drauf. Ja, naja, aber ernsthaft, also auch dieser Drang, und wir wollen alles neu, scheiß doch drauf, läuft gut die Plattform, ist nicht umsonst so gut besucht. Warum versuchen sie mit aller Gewalt irgendwas Neues einzuführen? Klar kann man ein bisschen Evolution betreiben, aber hört auf mit euren Revolutionsgedanken. Challenge-Scheiße, da laufen sie alle mit offenem Geschlechtsteil durch die Gegend und gucken, wer den längsten hat. Boah. Ja, nein, nein, nein, nein, nein. Gerade oh, jetzt denke ich wieder an das Kind im Auto. Scheiße. Das muss ich wieder rausschneiden. Nein, ich habe mal nicht eine Challenge gefunden, die ganz gut ist. Wo die Hose auf muss? Nein, GC31 6Z3 wäre natürlich super. Stillstand ist Rückschritt. Ich bring dich um, Bullenherr, dass du auch so einen Scheiß schreibst. Bullenherr, der muss das schreiben. Das sind alles diese Verblendeten von diesem Motivationstraining. Ach, bei ihm ist das Midlife-Kreis. Jetzt haben sie das Gör aus dem Haus, jetzt läuft er wieder nackt durch die Wohnung, weißt du, nach 20 Jahren endlich mal wieder Sex haben. Und deswegen sagt er Stillstand. Naja. So, du musst jetzt ein bisschen überbrücken, weil wir sind ja hier am Netz der Telekom. Und noch nicht. Wollte ich gerade. Weil ich bin ja immer noch bei diesem Challenge-Cache, den ich gerade gesagt habe. Es dauert aber ewig, bis die Seite sich öffnet. Du kannst noch was reinschieben, was kurz ist. Ja, ich kann dir noch einen reinschieben. Wir haben was Kurzes. Den Podcast-Dieb-List. Das war Podcast-Dieb? Nee, ist ein Cache-Dieb gewesen. Das ist geil. Es gibt den Cache GC2T3YZ. GC2T3YZ. Teuflisch gut oder teuflisch böse? Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist da hat genial. Einer den ganzen Cache geklaut. Also nee, das ganze Listing. Das ganze Listing inklusive dem Link, was dem eigentlichen Cache-Owner ermöglicht hat, den Link, auf das verlinkt wird, ja, das liegt ja bei ihm auf dem Server. Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, sogar auf den Checker. Auf den, alles, inklusive Checker, inklusive ja. Bild auf dem Server, alles. So, und dann hat er natürlich das ein bisschen verändert. Und wenn man da jetzt draufklickt, kriegt man die Koordinaten. Also das war, glaube ich, einer vom Himberger, ne? Also Maxfire 810, den kann man ruhig nennen. Also wenn einer sowas macht, dann muss er auch genannt werden. Ja, ja. Maxfire 810 hat also wirklich ernsthaft nicht nur das Listing kopiert oder so, sondern er hat tatsächlich sogar auf das Original von wem anders verlinkt. Der Himberger hat genau den richtigen Humor. Der hat einfach das ausgetauscht, so dass als erstes mal erschien, wenn man da draufklickte, irgendwie, wie heißt er? Maxfire 810 ist ein Dieb. Ja. Das war irgendwie die Überschrift. Ich fand das so geil. Guckt euch das auf. Ich weiß gar nicht, ob das noch aktuell drauf ist. Doch, das ist, man kann es noch auf seiner Seite hilfdirweiter.de. Ah, okay. Mystery mit I geschrieben und hinten mit Y, / Rätsel 18, / teuflisch. Und da findet man es. Dann sieht man nämlich, hier findest du eine Dose, gleich die Koordinaten. Und dann wird erzählt, Maxfire 810 ist übrigens ein Dieb. Dieses Rätsel stammt nicht von ihm. Das Original findest du unter. Dann hat er die beiden Listings nebeneinander gesetzt. Also wir werden den Link, ist gerade auch im Chat aufgetaucht, ja. Wunderbar. Wir werden den nämlich auch mit reinsetzen. Und echt, guckt euch das an. Sowas Bescheuertes habe ich im Leben noch nicht gesehen. Dass einer den, also zu faul, sich diese Seite selbst zu basteln. Also ich meine, das so 1:1 zu kopieren, ist ja schon mehr als derbe. Aber ohne zu fragen, auch noch ohne zu fragen. Bei Fragen hätte er es ja vielleicht noch gemacht. Ich habe keine HTML-Kenntnisse oder so, kann ich das? Ich finde das noch nicht mal schlimm, weil im Prinzip ist mir doch eine Kopie auch recht. Solange es keine Scheißdose ist, irgendwann eine Leitplanke, wo das Wasser oben reinläuft, ist es doch klasse. Aber dann schreibt man es wenigstens dazu. Also das ist einfach guter Stil. Maxfire. Die Verlinkung. Geil, ey. Maxfire, da du dieses, du wirst wahrscheinlich nicht diesen Podcast hören, aber vielleicht kennt ihn ja jemand. Unten hat der Himberger nochmal reingeschrieben, wie man es wieder gut machen kann. Er mag die Mainzelcoins. Nur mal so als kleine Information. Ja. Oder du solltest deinen Account echt löschen, wenn du dich so benimmst. Also sorry, aber das geht gar nicht. Und das macht man auch nicht aus Versehen, ein ganzes Listing zu klauen. Also das ist schon. Der nennt sich jetzt bestimmt um, stand Maxfire 810, Maxfire 180. Stimmt, da fällt das nicht mehr so auf, ja. So, ich bin nochmal zurück zu dieser Challenge Cache, weil die hat mir ganz gut gefallen. GC316Z3. Was musst du machen, um diesen Cache locken zu können? Mindestens 10 Caches gefunden haben. Ja, das kriege ich hin. Weil du nämlich deine persönliche Top-10-Liste da einfach mal posten sollst und sagen sollst, warum dir dieser Cache ganz gut gefallen hat. Ne? Dann schreibst dann hin, eins, da wirst du natürlich anfangen, Jörg, mit Nothing But Stones. Nee, würdest du so eine Challenge niemals machen. Aber das ist mal eine schöne Alternative zu dem Schwanzvergleich. Weil das erfüllst du auf jeden Fall. Und du kriegst über dieses Listing auch durchaus mal die eine ein oder andere Anregung für einen Cache, den man nochmal machen kann. Dann soll er einen Blog machen. Das ist wieder so, wo ich mich immer frage. Gut, für eine Challenge geht's noch. Im Prinzip für eine Challenge ist es Tradi mit Logbedingungen. Aber eine Challenge ist das geil, weil ich kenne Challenges nur mit dreimal die 81er Matrix umrunden, diese 366er natürlich, auf eine Arschbacke. Aber ganz ehrlich, wie viele Leute werden denn ernsthaft, also 90% nehmen sich hier GSK, nehmen die letzten 10 gefunden, gut ist, Hauptsache steht was. Ja, das ist kein mir egal. Es sieht nicht so aus. Guck mal, also auf jeden Fall. Na klar, da werden auch welche bei sein, die das durchaus erfüllen. Das glaube ich sofort. Aber ich, also ob ich da wirklich was draus ziehen könnte, bin ich mir nicht so sicher. Gibt's einen Hackstuhl. Ich habe Kackstuhl gelesen. Ich bin schon immer positiv gestimmt von Challenges, die jeder machen kann. Dann finde ich das gut. Also von daher. Ja, kann man so. Das ist auch so. Die Challenge, das war auch so ein Projekt. Weißt du, dann kam's als Ersatz für was denn eigentlich? Für diese Virtuals soll es doch sein, ne? Ja. Und das ist so ähnlich wie dieses Labcache. Es kommt dann irgendwie mit geballter Kraft und du denkst, cool, das geht voran und jetzt kommt dann noch was und dann bricht das wieder so ab. Ja, braucht man. Ich meine, ist gerade hier der Hinweis auf Spike05-Seite hier. Groundspeak möchte mehr auf die User hören. Kommt ja gerade aus dem Chat. Ja. Wo ich immer denke, hätten sie dieses Forum, wo man abstimmen könnte, einfach lassen sollen. Sie wollen nämlich gar nicht auf User hören. Sie wollen ihnen das Gefühl geben, dass sie gehört werden, aber mehr auch nicht. Die scheißen was auf die Meinung. Es gab dieses supergeile System, wo du da Sterne vergeben konntest für Sachen, die geändert werden sollen. Und weil das alle Sachen waren, die Jeremy dann nicht gefielen, wurde dieses Ding kratzend wieder aufgelöst, weil er gemerkt hat, scheiße, die wollen das Spiel anders spielen als ich. Und solange Jeremy da der Chef ist, kriegt die sowieso nicht so sonderlich viel vornehmen. Der einzige Vorteil ist, da wird sich auch wenig ändern, außer dass es wieder irgendwelche Favoritenbildchen geben wird. Ja, ich finde solche Systeme immer ganz schwierig. Es gibt ja einige deutsche Unternehmen, die das auch schon auf Facebook feststellen mussten, wenn sie abstimmen, wer soll unser nächstes Hausfrauenmodel sein und ein Typ sich da irgendwelche Kleider anzieht und der natürlich so viele Stimmen kriegt, dass man ja, sich am Ende fragt, das war aber ja oder nein. Das war in dem Forum nicht so, überhaupt nicht. Nee, das war am Anfang nö. Die Leute wollten ein Icon für Nano haben. Das wollen die auch heute noch. Und Crowdspeak, scheiß drauf. Wie gesagt, stattdessen kommt wieder irgendwie, hat die Seite eine andere Farbe oder echt, was die für Dreck teilweise als Features und neue Features verkaufen. Jörg, ich finde, die sollten uns einfach als Community Manager einstellen. Ja, unbedingt. Wir beide. Ja. Wir sorgen schon dafür, dass alles glatt gebügelt ist. Hand in Hand möchte ich arbeiten mit diesem Twitter-Account von Groundspeak. Das ist doch der nimmt doch Drogen oder was? Der hat sie doch nicht alle. Der wird sich bessern. Gut, er ist auch der Einzige, der noch auf den Geocaching-Log-Service reingefallen ist. Ja, das. Er ist nicht der Einzige, die Nordseetaufe ja auch noch. Das fand ich auch wieder großartig. Da ist das Ding 3 Monate durch jedes Dorf getrieben worden. Und dann kommt einer und, oh, aber solange es das gibt, ist das nicht schön. Aber ich fand das so cool. Die Antwort war ja, wir stimmen euch zu, die Website ist absolut nicht im Sinne von Geocaching. Und dann schreibt der Heckenländer da richtig so 3 Sekunden später, Satire-Erkenntnis nicht so euer Ding, oder? Boom. Und das von einem, der da oben seine komischen Videos macht und meinte, er wäre der König der Satire immer, weißt du? Ach, herrlich, das fand ich auch großartig. Aber das wird auch immer so sein, das hat ja der Himberger auch schon gesagt. Nach einem halben Jahr ist das wieder raus und dann fällt wieder der nächste wieder rein. Ja. Also insofern ganz gut. Das mal ein bisschen zur Auflockerung. Ja, gerade vorher, der Chat sagte mir gerade, passt noch dazu, ich würde mir ein besseres Bewertungssystem wünschen. Soweit ich weiß, ist jetzt aber immerhin... GC-Vote wieder erlaubt. Aber das Problem, das habe ich ja schon mal gesagt, ich als oller Tablet-Nutzer und ganz viele Smartphone-Nutzer, da bringt GC-Vote nichts. Du wirst darüber nicht abstimmen. Du müsstest tatsächlich mit einem normalen Browser arbeiten auf dem Laptop. Und das dann über Firefox gibt's dann Grease Monkey, wie heißt das? Irgendwie über dieses Skript. Ja, über so ein Skript, haust es dir herein. Und das ist für ein Tablet absolut nicht geeignet. Und damit ist ja natürlich eine große Anzahl von Leuten nicht mehr damit ausgestattet. Ja, aber genau jetzt kommt der Punkt, wo ich mich frage, Jeremy Hohl, schmeiß mal ein paar von den Kackbildern weg und die Designer für diese Bilder raus, die da diese komischen Nazi-Bilder für unsere Bundesländer gemacht haben und stell mal einen ein, dann kaufst du GC-Vote auf und integrierst das in die Seite. Denn das ist ein echtes Bewertungssystem, wo ich nämlich auch mit einem Stern zeigen kann, der Cache ist scheiße. Ja, Danger Seeker, ich weiß, es wird auf der Seite, wie auf der Seite selber, es wird auf die Seite integriert über das Grease Monkey Script, dann siehst du es auf der Seite selber. Ja, Grease Monkey, aber es ist jetzt kein, nicht mehr. Ist jetzt aber kein Tool von geocaching.com, wünschen würden. Es müsste integriert sein. Statt diesem Favoritendreck sollten sie dann GC-Vote einführen, tatsächlich. Sehe ich auch so. Ja, ich fand es damals auch klasse. Du konntest halt du kannst ja sogar halbe Sterne vergeben. Ja. Und dann siehst dann halt eine große Masse zwischen 3 und 4 Dümpeln, dann weißt du, der ist okay. Und die herausragenden, die kannst du auch relativ leicht erkennen. Ja. Weil diese Favoriten, das Problem an den Favoriten, das ist zwar gut durchdacht, aber nicht zu Ende gedacht. Nee. Wie wir schon häufig gesagt haben, ab 1000 Favoriten muss das ja ein mega geiler Cache sein. Aber nein, der junge Jäger war da, hat gesagt, ist ein toller Cache, ich vergebe jetzt einen Favoritenpunkt und das summiert sich. Ja. Und dann ist er irgendwann da raus. Ja, ich sage das, also das sollten sie einführen, fertig. Ja, die Quote, aber die Quote ist ja so versteckt, da muss halt die Quote oben stehen. Ach, die Quote ist auch, weißt du, denn das ist bei manchen Cash kriegt das auch so ein Hype. Das heißt, da werden die schon vergeben. Das habe ich mir auch, da habe ich tatsächlich wörtlich schon gehört. Ja, haben alle anderen auch einen vergeben, habe ich jetzt auch einen vergeben. Bah, die werden dann so gehypt, dass, also ich finde, die gerade Cashen geht auf so viele verschiedene Arten, dass ein Bewertungssystem in meinen Augen sowieso nie Sinn macht. Weil ich, wenn ich ein Bewertungssystem habe, müsste ich immer dazu wissen, wer hat das wie bewertet. Weil was interessiert mich denn einer, der auf Powertrail steht? Er gibt aber auch Favoritenpunkte. Was interessiert mich denn seine Meinung? Ich bin sicher ein anderer Cacher. Ich mag es ja, gerne, richtig, die Schlappen zu robben. Da werden andere sagen, wieso vergibst du da einen Favoritenpunkt? Das ist doch dasselbe. Ja, aber die Bewertung geht halt auf den größten Nenner dieser Gruppe. Irgendwo treffen sich alle die Mitte. Das kannst du dann ganz gut rausfiltern. Deswegen finde ich GC Wood auch nicht schlecht. Verbessern ist es natürlich anonym. Das will ja Groundspeak nicht. Ja, weil aber das gab es ja bei GC Wood auch schon, dass der, du hast den Cache gerade beim Publish und hast schon drei, weil er dich kennt, aha, die Buddy hat mal wieder einen Cache gelegt, gleich mal dreimal einen Stern. Nee, das habe ich aber gerade bei, als ich das noch gemacht habe, hier das GC Wood ganz anders erlebt. Weil ja, die hast du. Ja. Aber da waren dann 50 Leute und da hast du sofort wieder einen repräsentativen Durchschnitt. Die drei, das ist genau das. Die drei, vier, die dich mögen, ist dann egal, weil es ist einfach durch die Masse, war das viel genauer als diese Favoritenpunkte. Ja, aber nicht, wenn es ein schwieriger Cash war oder ein Multi. Beim Tradi geht das relativ schnell. Aber guck doch mal, wie häufig heutzutage Multis besucht werden. Der steht dann tatsächlich mal ein halbes Jahr mit einer beschissenen Bewertung drin. Dann ja, bewertet einer drei. Also, lass mal. Drei Leute bewerten einen Stern. Dann hast du einen Stern, drei Werte. Dann kommt einer, sagt, okay, das ist jetzt nicht herausragend, aber es ist gut. Ich gebe mal drei Sterne. Ja, aber ich glaube, dass du redest jetzt von so, glaube ich, so einem Promillebereich. Ich weiß nicht, ob das wirklich wichtig ist. Ja, das kann einem passieren. Schon. Das kann einem passieren, aber eigentlich auch nur, ich sag's mal vorsichtig. Bei Podcasts und Bloggern, ja, da wirst du das Problem immer ein bisschen haben, weil du hältst den Kopf einfach ein Stück heraus und dann hauen sie alle gerne drauf rum. Weil ich weiß gar nicht warum, aber es ist so. Das merkt jeder, der sowas macht. Aber jetzt mal bei Otto Normalverbraucher. Die meisten haben eigentlich gar keine persönlichen Kobolde, die das bei ihnen machen würden. Und wenn sie welche haben, haben sie sich das, habe ich immer wieder erlebt, auch ein Stück weit verdient, um das mal ganz vorsichtig zu formulieren. Ich verstehe das auch nicht ganz. Also guck mal, wenn wir jetzt hier unseren Chat so lesen, da haben alle eine Meinung und es ist häufig immer so, auch die Erwartungshaltung wird von den Fafs etwas getrübt, wie Miss Marple gerade schreibt. Ja. Wenn ich jetzt da oben sehe, Groundspeak möchte mehr auf seine User hören, ja verdammt nochmal, die User sind aktiv, dann sollen sie Blogs lesen. Ja. Dann sollen sie irgendwelche Podcasts reinhören, einmal querhören, dann haben sie einen Querschnitt. Gott, dann sind wir gesperrt. Ja, dann sind wir gesperrt, sorry, dann müssen wir uns ein anderes, ach, dann reden wir über Mädels. Nein, aber du hast recht, ich habe auch das Gefühl, dass die nicht ernsthaft das hören wollen. Die reden immer so und tun das so, aber eigentlich, weiß ich auch nicht. Ja, aber so eine Diskussion wie mit GC Wood, die ist so präsent, kann man eigentlich nicht überhören. Denk auch nur an das Nano-Icon. Ja, das. Wie lange da, also ich weiß gar nicht, das ist schon nicht mehr wahr, seitdem das gefordert wird. Ernsthaft, und passiert tut gar nichts. Ja, das ist sogar noch besser, das Nano-Icon. Die GC-Wood-Diskussion ist ja eher national zu sehen, weil es hier ein System, was aus Deutschland kommt und mehrheitlich von Deutschen auch eingesetzt wird. Das Nano-Icon, da brauchst du weltweit irgendwo fragen, da sind alle dafür. Ja. Weil ich würde es tatsächlich rausfiltern mittlerweile, weil ich habe da keinen Bock auf diese kleinen Scheißdinger. Also das ist einfach. Wobei, wenn wir dann mal Qualität sind, ich streue es mal ein. Ich habe auch einen Artikel geschrieben, der kommt demnächst raus, aber ich streue es jetzt schon mal ein. Ich schäme mich auch nicht, aber. Dann zieh die Hose jetzt wieder hoch. Nee, ich habe gedacht, es ist jetzt ein Jahr rum und nachdem Mika mal wieder hier war, ahnst du, was man natürlich dann auch mal tun muss. Das ist ja einfach, das ist mal ja schon Mika schuldig. Du hast ihn angerufen. Ich hab mir OC mal wieder angetan. OC, ach du Scheiße. Und ich muss tatsächlich gestehen, diesmal kann ich nicht von angetan sprechen. Ich bin fast schon begeistert. Also ernsthaft, vielleicht ist es ein Zufall, es haben gerade die richtigen aufgehört. Vielleicht haben die auch nur aufgeräumt. Ich habe jetzt bestimmt 10 bis 15 OCs gemacht und einer besser als der andere und im Durchschnitt über dem Moment, was im Moment hier gegenüber Groundspeak zu finden ist. Das heißt nicht, dass ich wechseln werde, um Gottes Willen. Ich werde einfach jetzt tatsächlich aber wieder beide nutzen, weil OC echt hier in der Umgebung richtig schöne Caches gehabt hat. Und zwei FDFs dabei, obwohl die schon 14 Tage lagen. Naja, klar, es ist einfach wie Cachen 2005 bei OC. Und zwar sind die zwar technisch viel besser und viel weiter, aber von der Menge Verstecker und Sucher her ist das wirklich so der Stand 2005. Da macht das aber auch andererseits wieder richtig Spaß, mal loszugehen. Weil das sind gepflegte Caches, da gibt's kein Gezanke auf der Plattform, gar nichts. Naja, so viel Gezanke gibt's sicherlich auch nicht. Ich habe früher schon gesagt, ich werde dir nachher nochmal einen Cache zeigen, mit ein paar Logs. Okay, Open Caching braucht einfach einen langen Atem, dass wir eigentlich ein Community-Projekt unterstützen sollten, ist auch völlig klar. Aber wir haben halt nur mit Groundspeak angefangen oder beziehungsweise ich konnte es mir aussuchen. Ich bin jetzt bei Groundspeak. Ja. Und ich, trotzdem, dass der Server scheiße langsam ist, trotzdem, dass da irgendwas eingeführt wird, mit dem ich mich nicht auseinandersetzen will oder was ich schlecht finde, ist immer noch so viel da, so viel normal da, dass es mir reicht, da zu cachen. Weißt du? Und, ja. Und ich will jetzt auch nicht unbedingt wechseln, weil ich natürlich auch geil bin, dass da hinten eine Foundzahl steht. Das ist, finde ich, einfach cool. Und ich kann auf Groundspeak auch noch diese Caches finden. Naja. Und, aber für jemand, der neu anfängt, für den kann es eine wirkliche Alternative sein. Nee, nicht nur für den, weil ich merke, dass bei mir ist das Problem, ich cache ja wesentlich mehr als du, dass ich einfach keinen Bock habe, immer 30 Kilometer zu fahren. Jetzt nehme ich die OCs und habe plötzlich wieder vor der Haustür diverse Caches liegen. Damit geht schon mal los. Die sind natürlich auch schnell weggeräumt, ja, aber ich habe erst mal weg. Und ich werde jetzt auch wieder losgehen hier und tatsächlich OC-Onlys verstecken. Nicht, weil ich bin da kein Plattformfetischist und auch kein Fanatiker, sondern ich habe einfach keinen Bock auf Abstandskonflikte. Das ist mir alles zu albern geworden bei Groundspeak. Also werde ich losgehen und OC-Onlys verstecken, da habe ich das Problem nämlich nicht. Und ich muss auch weniger Pflege, weil einfach nicht 5 Milliarden Leute kommen. Also von daher... Oh, jetzt habe ich gerade von Techo eine gute Info genommen. Gucke ich mir an. Looking for Cash fürs iPad. Aber muss ich dann eine App drauf haben, oder? Kannst du mir das noch sagen, meinem Chat? Und aber was natürlich... Da steht wieder, OC fehlt die Internationalität. Ja. Nochmal, ich will auch gar nicht wechseln, aber ich werde beide benutzen. Ich habe auch gar keinen Bock, im Ausland mir OC-Caches rauszusuchen. Das ist mir viel zu umständlich alles. Da gebe ich vollkommen recht. Und das hat auch andere Nachteile. Auch da gebe ich vollkommen recht. Die haben nämlich Cache-Typen, wo ich mir echt nur den Kopf fasse. Die habe ich alle gleich rausgeschmissen. Aber ich nehme es als Alternative trotzdem dazu, weil ich jetzt gemerkt habe, zumindest hier bei uns im Beritt, sind einige OC-Only-Verstecker, wo die Caches richtig Spaß machen. Und bei den Groundspeak-Caches wird es immer schwieriger herauszufinden, welche gut sind. Ja, das stimmt allerdings. Aber ich bin, ja, vielleicht bin ich auch eingefahren da, aber ich bin nicht derjenige, um beide Plattformen zu nutzen. Kann ich einfach nicht. Habe ich keine Lust drauf. Naja, du sagst auch die Punkte dahinter. Das ist der Teil, der bei mir, wo ich überall raus bin tatsächlich. Seit der 10.000 spätestens. Das ist mir sowas von egal. Also ich gehe raus, um Caches zu machen. Ob das als ich damals diese gesagt habe, ich habe meine OCs auf GC sozusagen auf meinen eigenen gelockt, ja. Da hieß es ja, ja, da hättest du ja auch gleich die Manzis nehmen können. Nee, ist Quatsch. Aber was ich gemacht habe, ich habe 12.000 Funde und zwar habe ich Geocaches gesucht. Ich bin Geocacher, nicht Groundspeak-Cacher. Und viele sind, auch wenn sie es anders labern, sind nichts anderes als Groundspeak. Denen geht es wirklich nur um die Zahl. Ist doch auch okay, finde ich gar nicht schlimm. Nur dann steht doch einfach auch dazu. Und labert nicht so dünnpfiff, dass OC irgendwelche Nachteile hat, sondern dann seid auch ehrlich und sagt, nö, ich will die Funde bei einer Plattform haben, fertig. Ist auch okay. Hat doch gar keiner ein Problem mit, finde ich. Also ich kann das gut akzeptieren. Aber die Caches mittlerweile, wie gesagt, die haben auch ein besseres Meldesystem. Du klickst auf Meldebutton, da gibt es kein öffentliches Anprangern, sondern... Ja, aber das musst du dir mal überlegen. Also so viel, wie Groundspeak immer auf die User hören will und ja, wie stark sie sich mit den User engagieren, dann, ich glaube, der Einzige, der da ein bisschen drauf hört, nachdem da ein bisschen auch aufgeräumt wurde, ist Open Caching. Ja. Weil da wird relativ viel Vernünftiges umgesetzt und auch nicht mit so viel Terra und Bums und wir haben jetzt Lab-Caches und ja. Wir haben jetzt Challenges. Ich meine, was ist das für ein Armutszeugnis für ein Unternehmen, was seit wann ist der erste Cache draußen? Groundspeak, oh, seit wann? Weiß ich nicht. 2.6, kann das sein? Ja. Groundspeak. Das jetzt sagt, jetzt möchten wir wieder mehr auf die User hören. Dann frage ich mich natürlich, was haben sie denn vorher gemacht? Ach, eigentlich haben sie ja über die ganzen Jahre nicht viel geändert an der Seite. Sie haben zwar immer viel geblubbert, aber richtig passiert ist ja nichts. Und das finde ich auch gerade gut so. Weil was muss man denn an diesem Spiel ändern? Es kommt doch genug Zulauf, verdammte Hacke. Ja, natürlich, aber was haben wir denn? Wir haben bei Open Caching virtuelle Caches, so wie wir die wollen. Ob man die mag oder nicht. Ja, ja, klar. Wir haben also nicht so ein Dings, wir machen Waymarking eine Plattform auf und wir machen... Dritter Main 2000. Der erste Cache, 3. Mai 2000, nur mal für alle, die so hören. Und Groundspeak dann auch schon draußen? Das ist der Groundspeak bestimmt. Ach so, na okay. Und die Open Caching, wir haben dann keine Waymarking und diese Challenge Caches. Ja? Wir haben ein Meldesystem, hier haben wir immer noch das NA, damit kann man leben, aber das Meldesystem ist eigentlich besser. Mit NA kannst du leben, ich habe jetzt gerade 25 NAs gelockt. Und zwar bin ich einfach mal den GSAK-Datenbank durchgegangen und alle, die öfter als viermal über die letzten 3 Monate nicht gefunden wurden und der Owner schon 5 Monate nicht angemeldet war. Die habe ich dann, also wo es echt offensichtlich ist, habe ich mal NA gelockt. Dass ich du noch eine Reviewer-Coin bekommst für die Arbeit. Da kam ein Schwall Scheiße auf mich zu, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ach so. Die Leute auch bei Groundspeak interessieren sich. Ja, im Hafen gehe ich hier im Hamburger Hafen, fahre ich zum Cachen. Der erste Cache hinterm Bauzaun. Also ernsthaft, da, du stehst vor 30 Meter Bauzaun, dahinter ist der Cache. 10 Meter hinter dem Zaun. Da schreibe ich dann tatsächlich, ist ja jetzt mal egal, welcher Reviewer das jetzt war, die Reviewer an. Da kriegst du, ja, hast du denn gesehen, da ist aber ein Wegpunkt gesetzt, von wo aus man hinkommt. Ja, stimmt, von der anderen Seite. Gehst nämlich die ganze Elbe hoch und dann stehst du wieder 10 Meter in der Bauzaun. Dann ist es erlaubt. Also ich habe gedacht, ich fasse nicht. Und das sagt mir ein Reviewer. Dann fahre ich zum zweiten Cache. Da steht ein Schild. 6x3 Meter. Das kannst du dir auf Google Street View angucken. So groß ist das. Also ein gigantisches Schild. Die Schrift zwar relativ klein, aber dafür in Fett, wo in 2 Sprachen steht, dass du dort nichts zu suchen hast. 50 Founds, keiner hat was geschrieben. Da lese ich die Logs durch. Da schreibt einer, ja, ich habe zu Recht vom LKW-Fahrer Ärger gekriegt, weil ich in der Kurve geparkt habe. In der Kurve? Das ist die Auffahrt für den Parkplatz für die LKWs. Da hat er sich hingestellt und geparkt. Das ist mitten im City, mitten im Hafen. Das ist die HPA. Wenn die das spitz kriegt, ist der Hafen irgendwann für Geocacher komplett dicht. Ja. Das ist die empfindlichste Infrastruktur, die Hamburg hat. Das ist die Geldkuh von Hamburg. Und wenn da irgendwas gemacht wird, was diese Geldkuh auch nur ein bisschen aufhält, dann glaubst du gar nicht, wie schnell wir da rausfliegen. Ja, ist da aber völlig logisch, dass das keiner lockt. Weißt du, da hast du 3 Millionen Log-Einträge vorher, die das alles irgendwie, dann sagen die, oh, ich habe den gesehen. Ich habe beides an die Reviewer gemeldet. Die sind noch offen, die Caches. Also so viel mal zu den Reviewern mittlerweile. Also sorry, ich mag die Reviewer, aber jetzt mal euer Posten, also sorry, dass die beiden Caches noch auf sind, da fällt mir das Essen aus dem Gesicht. Ich werde kein NA mehr loggen, weil es keinen Sinn hat. Offensichtlich ist den Reviewern mittlerweile auch scheißegal, ob das verboten ist oder nicht. Also da war ich echt geladen. Ist jetzt mal egal. Kann ich nicht nachvollziehen, aber es ist so. Aber es zeigt ja eigentlich, dass so ein Meldesystem durchaus vielleicht die Zukunft wäre. Ja, das Ding ist anonym, weil sonst kriegst du nur also hör doch auf, ich muss ja Arsch in der Hose, ich scheiße auf Arsch in der Hose, ich habe einfach keine Lust, mir diesen Schwachsinn da anzutun, wer mich dann alles bepöbelt, beleidigt und boah, ey, da fällt dir, ich fange mich schon wieder an, viel mehr aufzuregen. Okay, ich hol dich mal eben drunter, also Techel hat gerade mir einen Link geschickt per Twitter, dass man auch mit, wir haben es in den Shownotes, Locket for Cash, die GC-Vote nutzen kann auf dem Tablet. Wobei, ja stimmt, es ist ja richtig, ich logge ja später, ich logge ja nicht vor Ort. Weißt du, was ich mal glaube, ich muss mir mal, glaube ich, neues Evernote holen. Mir fehlen hier die Caches unten, die besonderen Caches, die ich mir aufgeschrieben habe. Da hatte ich welche drin. Hast du die bei dir? Ich guck gleich mal bei dir an der Note rein. Ja, ich habe das Gefühl, dass der mir von oben vom Computer das nicht hier runter synchronisiert hat, das Arschgesicht. Nö, aber ich kann ja ein paar besondere Caches nennen, ich war ja unterwegs. Weil zu dem Thema nochmal eben, wir haben jetzt hier im Hafen gerade, da ist ja die Altländer Kirche hier, unsere Kirche mitten im Industriegebiet, die verlassene. Ach ja, Kirche und Gräber, ne? Nee, Gräber und Kirche irgendwie. Nee, das ist ja ein ganz alter, da gab es einen Nachtcache, einen Kindernachtcache, der war wirklich, wirklich gut. Und als ich das erste Mal da war, habe ich schon gedacht, so gut der ist, wundert mich fast, dass der noch nicht dicht gemacht wurde, weil er hatte das mit einem Nagel im Baum befestigt. Mir ist das doch völlig egal, ehrlich, das ist völliges Bruchholz da. Aber ich habe gleich so gedacht, Mann, das riecht schon wieder, ne, nach dem Üblichen. Und es kam, wie es kommen musste. Das Ding ist tatsächlich dicht gewesen, weil ich wundere mich, wieso ist der da? Den habe ich doch vor kurzem gemacht. Guck in das Listing und das Erste, was ich sehe, jupp, hat einer sich beschwert beim Reviewer. So, jetzt denke ich immer. Hat er sich beschwert beim Review oder hat er ein NA gelockt? Guck mal, dieses ist nun. Warum aktualisiert sich dieses Miststück nicht und der ja? Egal, ich gucke jetzt mal hier. Nee, der hat sich wohl beim Reviewer beschwert. Weißt du, das finde ich auch wieder die Scheiße. Jetzt haben wir ein System, was NA-Loggen ermöglicht. Oh Gott, das ist noch älter hier. Und dann wird das umgangen, indem du dich beim Reviewer beschwerst. Nee, das finde ich gar nicht schlimm. Also wenn es ein System gibt, dann muss man es auch nutzen. Wenn das andere beim Reviewer, dann kannst du auch das Meldesystem einführen. Ja, aber ich mache das schon immer so, weil ich mir dieses Gepöbel verzichten will. Schreibe ich die Reviewer direkt an. Ja, genau. Und es machen auch 3 Millionen andere Leute, die dann eine Endlos-Diskussion über Totholz und mit dir anfangen. Aber dann trotzdem, dann sollen sie es bitte schön an Groundspeak weitergeben. Ich werde es weiterhin so machen. Also NAs haben keinen Sinn mehr, weil du wirst nur bepöbelt. Und da kann ich jetzt nicht drauf verzichten. Also das muss ich nicht haben. So, und? Egal, auf jeden Fall, da ging es drum, Nagel im Baum, der heißt, warte, wie hieß der Cash denn, da müssen Sie... Lass nochmal ganz kurz auf das NA-Thema zurückkommen. Wenn das keinen Sinn macht und viele Leute sagen, das macht keinen Sinn und ich die Anschrift an den Reviewer nimmt mit einer Not oder mit einer Mail zu, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist, dann muss es doch auch mal ein Feedback geben, zu sagen, hey, wir müssen mal irgendwas an diesem System ändern. Ja, da warte ich auch drauf, hoffe ich auch mal drauf. Irgendwann wird soweit zu Groundspeak hört mehr auf ihre User. Ja, das sage ich ja, das da hören die so. Ich habe dir das tatsächlich hat er das nicht übernommen. Ich muss mir unbedingt mein Evernote mal oben angucken. Das scheint irgendwelche Probleme zu geben, weil ich habe jetzt den Namen nicht von diesem Cache. Den würde ich jetzt mal an meinem Logs finden, aber die habe ich natürlich nicht hier. Scheiße. Gespenst und ja, also ganz ehrlich, wenn du das musst du, was jetzt hat, den Schatziger hat es gerade schon, bei uns ist neulich auch ein Cache herausgekommen, der nicht konform ist. 161 Meter, gehe ich mal davon aus, werden bei Weitem nicht erreicht. Was tun? NA locken, dann kann ich wegziehen. Du musst es für dich selber entscheiden. Ist das jetzt ein Eingriff, der dich wirklich stört, dass der Cache jetzt nicht 161 Meter da liegt, sondern vielleicht nur 130. Findest du, das ist ein Thema für dich? Oder liegt der Cache vielleicht 10 oder 15 Meter? Ja, aber selbst dann, jetzt dieser Fall Neuländer Kich, den störte dieser Nagel im Baum. Ja. Ich finde das vielleicht schwachsinnig, aber ihn störte der jetzt halt. Ich meine, er macht das vollkommen richtig. Er wendet sich an den Schiedsrichter. Und das ist der Reviewer. Soweit erstmal so gut. Ob jetzt mal unabhängig, ob NA oder nicht, aber er wendet sich an den Schiedsrichter. Und jetzt kommt als erstes, hätte er ja offen machen können, kein Arsch in der Hose, bla. Wo ich so gleich so dachte, wo ich den ersten Kommentar lese, Junge, lies mal deinen Kommentar durch und dann frag dich mal, warum er das wohl nicht öffentlich gemacht hat. Weißt du, der erste Kommentar sagt mir schon, warum er das nicht öffentlich gemacht hat. Weil er sofort beleidigt, bepöbelt und beschmuckt wurde, ernsthaft. Die ersten 10 Loks dahinter, alles reit, Notes, regten sich darüber auf, wie schlimm, wie doof, wie scheiße der Typ ist. Und dann wundert man sich, dass er keinen NA lockt. Ja, Jungs, liest euch eure eigenen Kommentare nochmal. Ganz ehrlich, ich locke NA. Mir ist es völlig schnurzpiep, egal, was da nachher für Kommentare kommen. Weil ein NA ist, wir hatten das Thema schon häufiger, aber ein NA ist für mich eine Anzeige, dass mit dem Cache etwas nicht in Ordnung ist. Ja. Ich rufe die Spielleitung und die Spielleitung sagt, es stimmt, was ich sage, oder es stimmt nicht. Ich gebe es nur weiter. Aber nicht jeder hat Lust, sich danach rundherum bepöbeln zu lassen. Und ich auch nicht mittlerweile. Ja, aber dann zeigt es mir aber auch auf, dass dieses NA-System nicht mehr zeitgemäß ist. Wenn immer mehr User das so nicht möchten, dann muss es ein anonymes Meldesystem geben. Das Problem ist einfach auch, selbst wenn du das mal... Deswegen schade, dass ich jetzt diesen Cache nicht hier habe. Kann da nicht mal einer nochmal... Nee, das ist kein lokales Problem haben hier. Das ist tatsächlich überall so. Guck mal, da ist nochmal einer, ein Link. Ich klicke mal eben drauf. Vielleicht und dieses mit diesen Nägeln in Bäumen, das ist nun mal eine Richtlinie, weißt du? Entweder, also ich finde sie auch Schwachfug, aber es gibt halt, also wir sind mittlerweile bei vielen Nutzern angelangt, die natürlich auch Caches scannen, ob wirklich alle Richtlinien eingehalten werden. Also warte mal, jetzt kommen wir so durcheinander, weil das ist mir hier nochmal, hört HL mit seinen Kommentaren auf, nur weil sich andere dann reiben. Sorry, einer, der den ganzen Tag mit seinem komischen, wie Militärfahrer rumläuft, mir erzählt, dass ich dämlich bin, wenn er mich trifft, aber scheiß nett ist. Ob ich den jetzt als gutes Beispiel sehe, sei mal dahingestellt. Also den kann ich ja nicht mehr verfolgen, den Typen. Und die pöbeln auch. Das ist tatsächlich überall so. Ja, und deswegen, ich sage ja, also ich sehe das Problem auch, vielleicht hat er sich auch erst jetzt erledigt. Das ist der Cache. Der geht nicht auf hier. Wo ist er? Da, Herr Mauer. Der Link. Auf den habe ich geklickt, aber ich bitte nicht vom Beckenrand springen, das ist der nicht. Guck doch mal einer, der irgendwie nicht T-Online Scheiße hat. Ehrlich, ich habe T-Online wirklich leid. In meinen Account, das muss ein paar Tage her sein, der hat auch NC oder noch nicht mal viele Tage, der hat auch NC im Namen, der Cache. Weil es wäre nochmal schön, wenn man den dann, weil das ist echt ein Paradebeispiel. Sowohl der neue als auch der dicht gemachte als auch der Nachfolger. In beiden steht einiges drin. Und wenn man sich das anguckt, dann ist das einfach eine einzige Peinlichkeit. Mal ganz ehrlich, was passiert denn? Es stört sich einer an dem Nagel im Baum. Das kann man so oder so sehen. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Die Frage ist einfach, muss man den dann als Denunziant bepöbeln, dass er erst hätte dies machen sollen, erst hätte jenes. Mein Gott, der hat sich an die Schiedsrichter gewendet. Die Schiedsrichter haben gesagt, okay, der wird dicht gemacht. Und dann ist doch auch mal gut. Und da muss man doch nicht noch nachtreten. Und ich weiß auch nicht, ich kriege da mal Schmerzen. Und ich hasse Evernote, weil er meine Notizen hier nicht drin hat. Der Arsch. Ich hatte mir extra noch ein paar schöne Caches rausgesucht, die ich heute nennen wollte. Ja, das ist das Problem. Der, das kleine Gespenst Kinder-NC. GC5HHW ohne Q. WO, glaube ich. So, nun? Der Ever-Arsch, genau. Jetzt haben wir aber, der Ever-Arsch ist der richtige. Jetzt klick da doch mal auf den Link. Ach, der öffnet sich. Das nützt mir ja nichts. Alles, was zu Groundspeak führt, öffnet sich bei mir nicht. Oh Gott, die hören mit, die haben nicht gespielt. Nee, also ernsthaft, Chrome sagt mir dann irgendwann, ja, soll ich die Seite zumachen, da kommt nichts mehr. Okay. Dann also so ein Schrott wie Groundspeak da zur Zeit darstellt über T-Online, das ist unfassbar. So, dann gehen wir nochmal schnell rauf. Sag nochmal die Nummer, GC. Da steht da, HHW0 oder WO. Sieht aus wie eine 0. Und es ist wirklich so, dass da, das ist altes, uraltes Bruchholz. Wie gesagt, das ist eine alte Kirche mitten im Containerhafengebiet. Alles wartet, dass sie zusammenstürzt, damit sie das auch Container hinpacken können. Und dieses Holz nutzt niemand mehr. Und diese Schraube war ein Witz. Es ist tatsächlich keine 0, sondern ein O. Siehste. Öffnen. Ich müsste eigentlich nach oben laufen, mir das eben runterkopieren von Evernote. GC. Ach, die 5 habe ich vergessen, okay. Oh, ist das alles hier live. Ja, das gehört dazu. Ja, aber Leute, wenn ein NA... Ach nee, ist doch eine 0. Oh, was ist denn hier? Also, wie gesagt, schreibt er auch, das ist eine 0. Ja. Also, wir sagen mal ganz klar, 1, wenn irgendwo einer ein NA lockt und ihr findet das scheiße, dann schlaft eine Nacht drüber, eben Fresse halten und den Schiedsrichter entscheiden lassen. Mein Gott, man muss sich da dann nicht betrübeln. Ja, das ist es doch. Der Schiedsrichter entscheidet, es muss sich der Owner drum kümmern. Und ob das nun Totholz ist oder nicht, dann kann der... Ja, absolut. Der öffnet den bei mir nicht. Ist wahrscheinlich jetzt, mach mich fertig hier. Ja, das geht nicht richtig. Es ist auch so, in dem Fall da, ne? Ist das echt Schwachsinn, gerade bei dem Holz und bei dem Baum. Aber, was die Leute genauso wieder vergessen, die haben sich darüber aufgeregt, dass der Reviewer den sofort geschlossen hat. Ja, aber der Reviewer kann ja nicht wissen, dass das da so aussieht. Der fährt da nämlich nicht hin. Manche scheinen das echt zu glauben. Das heißt, der kriegt nur Bescheid, hör mal, da hat einer einen Nagelbaum gehauen. Und da muss er tätig werden. Der kann nicht beurteilen, ob das ein guter, schlechter oder was für nicht für ein Baum ist. Also macht er das Einfachste, er macht das Ding dicht. Und dann macht man den halt dicht, wischt sich den Mund ab, legt 10 Meter daneben 9 und dann bindet man den eben mit dem Gummiband am Baum fest. Mein Gott, nochmal. Nicht, dass du selber mal so einen Holzblock irgendwie rausschleppst, da das Ding annagelst und dann sagt einer, das dauert wirklich ewig, das hier aufzumachen. Ja, also über Groundspeak, über T-Online kannst du Groundspeak. Wir können überhaupt nicht mehr live podcasten. Also jetzt, ich sehe ja mal, wie so der Balken. Doch, die anderen sagen, ich weiß nicht, ich habe das alles mir oben ins Evernote geschmissen und hier unten ist es nicht angekommen. Das heißt, das hat oben noch irgendwie nicht sauber synchronisiert, aber ja, das weiß ich beim nächsten Mal. Evernote wird dann auch nicht mehr lange leben hier, wenn das so weitergeht. Ah, oh, der kommt wie Evernote? Nö. Ich glaube, das liegt an deiner Verkabelung. Ja. Das NA ist hier dagegen Lüneburg erstens eigentlich kaum nötig und das Pöbeln damit eigentlich auch nicht üblich. Das ist mir stimmt, da verklagt man sich gegenseitig, ob man auf Events gehen darf oder nicht, kann ich mich dunkel erinnern. Also jede Region hat so ihre Eigenheit. Micha, in dem Satz sind viel zu viele Weichmacher drin, ne? Hast du selber gemerkt. Ne? So, dann kommen wir mal wieder zu etwas Witzigen, um das Thema mal ein bisschen zu entspannen. Ja. Jörg, wenn du dein nächstes Mal bei eBay was reinstellst, sei es ein Auto oder eine Coin. Ja. Und hier bei eBay gab es ein Angebot, das nannte sich Renault Escape 3, 3 Teile, Schlachtfest, Ersatzteile. Und zwar wurde die Haube, die Heckklappe und die Sitze verkauft. Das Problem an der Heckklappe war einfach noch, dass der Travel-Bug-Aufkleber noch dran war. Und sobald das dann auf Twitter public geworden ist, ging es auch schon los mit den Discover-Terroristen. Heute gesehen bei eBay, danke fürs Zeigen und viel Spaß beim Verkauf. Übrigens waren da noch 0 Gebote drauf. Das war auch schon super klar. Das ist auch doof, wenn du 0 Gebote auf eBay hast. Aber schon 200 Discover-Logs. Was ist das denn? Ich klicke hier auf Groundspeak, das ist wieder sehr langsam, ne? Ja, da steht hier auf Weiß und Weiß, Geocaching ist ein jederzeit und überall in der echten Welt stattfindendes Abenteuer. Oh Gottes Willen. Aber die Seite kriegt er trotzdem. Oh, er hat den Nachtcache jetzt aufgemacht. Oh, ja, jetzt habe ich auch Verbindung hier. Das kapiere ich jetzt auch nicht. Warte mal, warum ist der denn? der ist archiviert, danach ein Founded, dann eine Note. Ja, da kommen natürlich wieder alle, die jetzt erstmal den beschimpfen müssen. Das ist ja das, was ich dir sage. Das ist ganz dringend, dass der erstmal bepöbelt wird. Ja, die soll aber in einem lebenden Baum drin sein. Ich weiß gar nicht, die dann? Das sind lebende Bäume. Erstens war die Schraube war so, dass sie 3 Zentimeter gewesen sein. Diese Bäume, die sind so alt. Und wenn diese Kirche nicht mehr gibt, wird als erstes dieser Wald platt gemacht, weil das keinen interessiert. Die HPA will da Container einstellen. Die scheißt auf Bäume. Und dann hat er praktisch 9 aufgemacht. Den durfte er nicht daneben aufmachen, das wollte der Reviewer nicht. Gut, wie gesagt, dann ist das halt so. Das kann man ja auch mal hinnehmen. Also es geht ja noch nicht mal drum, ist das sinnvoll, den zu schließen oder nicht. Also das kann der Reviewer sowieso nur bedingt beurteilen. Das vergessen die meisten, glaube ich, immer wieder. Der Reviewer muss nach der Sachlage urteilen, die er hat. Nagel im Baum. Er weiß nicht, ob der Baum gut ist, alt ist, neu ist, sonst was ist. Lieber Owner, sende mir bitte ein Foto. Von dem Baum, genau, der Schraube, ja, das fehlt noch. Naja, ich weiß es nicht, ob ich den gleich archiviert hätte, aber okay. Ich auch nicht, aber wahrscheinlich ist das also die einzige Möglichkeit. Der Owner kann sich ja dann, hat er vielleicht noch eine Mail bekommen, kann ja auch sein. Melde dich bis so X, ansonsten archiviere ich ihn. Er hat das in dem Fall hat er ihn wohl direkt archiviert, das war wohl das Problem. Aber wie gesagt. Das weißt du nicht. Doch, es steht in dem einen Liste, ich weiß nicht in welchem. Ich sag ja, du glaubst, da wurden ja Romane verfasst, anstatt einfach Mund abwischen, weiter fertig, Mann. Weißt du, die erzählen mir mal alle, ich will nur ein Spiel und dann hauen sie sich da mit Keulen auf den Kopf. Ich kapiere sowieso nicht, wie dieses Schraubenthema aufgekommen ist, weil dieses Schraubenthema ist so unsinnig. Nee, es geht auch nicht, es wird immer wieder falsch ausgelegt. Ich kenne auch zwei Reviewer, die kriegen immer Schaum vom Maul, wenn sie das hören. Es geht nicht um die Verletzung des Baumes. Es geht einfach darum, dass das Sachbeschädigung ist. Und wenn diese Bäume wirklich wirtschaftlich verwertet werden wollen, dann entsteht da ein Schaden. Das stimmt. Ja, aber diese Bäume werden nicht wirtschaftlich verwertet. Ja, und wie soll der Reviewer aus, weiß ich nicht, der sitzt jetzt in, keine Ahnung, der sitzt in Schwerin und soll jetzt hier diesen Cache in Hamburg buchen. Soll er jetzt hierher fahren und gucken, ob der Baum wirtschaftlich verwertet wird? Nee, aber er kann es natürlich nicht. Aber jetzt guck dir bitte an, welche Bäume in Deutschland wirtschaftlich verwertet werden und welche Bäume nicht. Und wenn da ein Schild schon dran genagelt ist, bitte hier Ruhezone und du machst es auf der dann wird dieser Baum. Ja, aber das weiß der Reviewer nicht. Ich würde es an seiner Stelle auch so machen. Ich würde den dicht mal fertig machen. Dieses Gelaber immer, mein Gott. Im Nutzholz, da steht es auch nochmal, in Nutzholz kann eine Schraube den Wert mindern und Schäden im Sägewerk anrichten. Die Schäden im Sägewerk wage ich heute mal zu bezweifeln, das werden die auch mit Magneten und Ähnlichem feststellen, aber im Nutzholz entsteht ein Schaden. Ja. Im Nutzholz. Ja. Nutzholz ist nicht der verkrüppelte Baum am Wegesrand, aber okay, lass es uns... Ja, aber es ist einfach so, jetzt kommt aber einer, der meint, aber der Baum geht da durch. Nee, das, weißt du, das ist genau das Problem. Das Problem ist nicht die Regel, sondern das Problem ist eine gewisse Anzahl von Leuten, und die gibt es mittlerweile, die Caches abscannt nach irgendwelchen Guidelines-Verstößen. Ja, und die dann, die dann sagen, er darf nicht verbuddelt werden, bumm. Oh, ja. Er darf nicht da ist eine Schraube drinne, bumm. Die gibt's halt. Und die kommt dann immer mit dieser blödsinnigen, das ist Nutzholz. Ja, der ist auch gut. Können wir das Thema jetzt beenden? Nee, eben nicht, weil es kommt ja immer wieder. Das heißt, das ist ja echt ein Thema, das auch wirklich die Leute immer wieder beschäftigt. Deswegen ist es durchaus mal okay, auch ein bisschen länger drüber zu reden. Ich glaube, da gab es einen ganz interessanten Beitrag auf Facebook. Ich finde jetzt den Link aber nicht. Da hat mal jemand gesprochen über Nutzholz und deren Verwertung in Deutschland. Ja, aber ich finde, daran geht es mir ja schon zu weit. Der Schritt ist mir schon so weit. Scheiß doch was drauf. Da hat irgendein Schiedsrichter gesagt, der geht so nicht, der Geschen, sammelst du ihn halt ein. Meistens ist das auch noch irgendeine kackige Filmdose, die schon halb voll Wasser steht. Aber anstatt einfach zu sagen, ach, dann sammle ich den ein. Nein, da kommt der Deutsche wieder, der auf jeden Fall Recht haben muss. Es geht doch gar nicht um den Cash. Es geht doch einfach nur darum, Recht zu haben. Und das ist dann sinnvoll? Ich weiß nicht. Ja, ich glaube, es geht um die schwachsinnige Begründung manchmal. Ja, aber auch weißt da. Du? Ja, aber noch schwachsinniger ist doch, sich mit so einem Schwachsinnigen anzulegen. Scheiß drauf. Leg 5 Meter neben, Boah, gut ist. Würde ich auch machen. Aber letztendlich ist es meistens nicht der Owner, sondern das wird archiviert oder es kommt ein NA-Log und die Stellvertreter agieren. Ja, ich habe noch nie einen Owner hier, also natürlich habe ich das auch schon erlebt, aber im Großen und Ganzen von den Ownern liest du dann meistens nichts. Nein, aber auch hier war der Owner auch. Und warum macht er den gleich zu? Hätte er erstmal mit mir reden? Ach Mann, bla bla bla. Der hat da einen guten Cash gekriegt. Das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Cash. Davon mal am Rande, den wollte ich sowieso als besonderen Cash nachher featuren. Ja, der ist ja jetzt im Archiv. Nee, es gibt Nachfolger. Der heißt jetzt genauso mit in Klammern 2.0 oder so dahinter. Okay. Und er ist auch an der gleichen Stelle. Macht den, der ist echt schön. Also den Cash, der hat richtig Spaß gemacht. Den würde ich jederzeit wieder machen wollen. Okay, aber wenn man das denn schon macht, einen Cash verstecken will, ne, dann habe ich jetzt hier, es gibt da ein GIEEV. Ich habe ja nun einige Probleme mit Vereinen, aber es hilft ja nichts. www.gie-ev.de, also www.gie-ev.de, ein Geocache verstecken. Aber also ernsthaft, also wirklich für auch für Doofe geeignet. Also so mit Bildern und also ne, wenn man Cash verstecken will und selbst wer Erfahrung hat, finde ich immer, kann man sich sowas durchaus trotzdem nochmal angucken. Ne? Was ist denn so schwer, einen Cash zu verstecken? Ja, ach, weißt du, wir hatten uns gerade jetzt, glaube ich, eine Viertelstunde über Nägel im Baum unterhalten. Da siehst du, geht es schon mit los. Man kann sich einfach viel Ärger ersparen, indem man eben nicht einen Nagel benutzt. Also, ach so, da gibt's übrigens auch einen Trail, den ich nebenbei mitbekommen habe, wo verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, die nicht mit einem Nagel arbeiten, gezeigt werden. Übrigens, Geocaching im Emsland e.V. ist GIE. GIE. Genau, die haben, ich guck gerade mal. Ja, will ich jetzt auch nicht zu sehr drauf rumreiten. Ein Geocache verstecken findet man unter Geocaching A bis Z. Und da steht so eine Checkliste, was akzeptabel, was nicht akzeptabel ist, mit Bildern, man sollte halt nicht an steil abhängen. Also teilweise auch ein bisschen übertrieben, aber eigentlich, nee, eigentlich scheiße, da ist eine Filmdose mit abgebildet, das geht gar nicht. Ü-Eier sind als verboten. Gibt da gleich einen Kommentar rein, sind nicht wasserdicht. Bedingt, also, nee, steht sogar bedingt geeignet, wenn nur wenn sie geschützt sind vor Regen. Guck mal an. Also die Seite ist wirklich gut. Also nee, ernsthaft. Also kann man gut gucken. Finde ich gut. Musste gerade lachen. Ich lese gerade biologisch abbaubare Kabelbinder. Ja, der Baum ist ja auch biologisch abbaubar. Also von daher, ja. Aber wie gesagt, so verstecke ich einen Cache. Da könnt ihr mal nachlesen. Ach, jetzt endlich. Ich wollte gerade mal auch zwei Positivbeispiele für gute Caches sagen. Ja. Denn ich war in der sächsischen Landeshauptstadt. Auch da im rechtslastigen Gebiet da. Warst du mit zur Pegida-Demo? Oder? Ich war der Flitzer auf der Pegida-Demo. Nein, also letztendlich steht Dresden ja zu Unrecht im Ruf. Ständig, dass alle Dresdner da auf einer Pegida-Demonstration sind, sondern es gab ja auch eine Gegendemonstration, die wesentlich mehr Leute hatte, aber genug der Politik. Ich habe zwei Rare-Igos gemacht. Super, ey, die Seite ist echt so toll. Jetzt kann ich dir natürlich sagen, wie sie heißen, aber ich kann ja diesen GC-Code nicht mehr nennen. Ja, meine ist immer noch kackbraun und mehr tut sie auch nicht. Ah, das ist ja toll heute. Und zwar mitten in der Innenstadt. Das eine nennt sich die Jagd nach dem grünen Diamanten. Und das andere, da wird ja ein bisschen The Old City of Dresden vorgestellt, die Sehenswürdigkeiten. Beide in der Innenstadt, wenn man Dresden kennt, die Innenstadt strotzt nur so von Sehenswürdigkeiten. Und beide wirklich sehr gut gemacht. Beide auch mit so einem Gag, dass man sich auch mal verklickt. Bei dem einen musste übrigens so eine, kann ich ja sagen, kommst du um die Semperoper, dann musst du rennen, einmal um die Semperoper rum. Ja. Und dann gehe ich also los mit meinem Gerät, denke, okay, würde ja mit der Zeit schon getimed haben. Ja, Bullshit, es hat geschneit. Ich bin dreimal um diese blöde Semperoper rumgerannt, bis ich die Zeit hatte. Du kannst auch überspringen. Also bei dem einen hast du 15 Aufgaben und du musst irgendwie 10 erfüllen und kriegst dann die Final-Koordinaten. Ja. Du kannst es auch überspringen können. Aber ist echt doof, ne? Es war auf jeden Fall schön. Und auch von den Finals selber haben sich noch was richtig Schönes ausgedacht. Das hat mir so mal den Hype so ein bisschen gebracht, weil ich finde diese Cache-Art sehr unterschätzt. Ja. Ich finde es auch immer total nervig, mir das auf das Garmin drauf zu ziehen. Ja. Aber ganz ehrlich, ich habe es mal auf dem iPhone probiert. Da ist es mir wirklich abgestürzt. So, und dann habe ich ein bisschen rumgeschaut. Dann habe ich hier oben bei uns gemacht den Game Over. Ja. Der war auch gut. Da spielst du nämlich dieses Pac-Man-Spiel durch. Der liegt... Auf drei Dingern? Ja, auf drei Dingern. Ist mega witzig, weil ich natürlich habe ich den Gag gemacht wie jeder andere. Ach, ich muss nach da laufen. Ich kürze mal ab. Ja, scheiße, merkt es doch. Da hast du nämlich nicht alle Punkte gefressen, was der Pac-Man frisst. Ja. Leider war das Final dann nicht mehr da, aber es hat echt Spaß gemacht. Musstest du eigentlich auch bei diesen drei Dingern alle drei betreten? Ich habe natürlich... Theoretisch vielleicht. Leider hatten wir derart Eisgang, dass du nicht mal 5 Meter weit rausgekommen bist. Ach so. Ich hatte aber GPS-Fake auf dem Android-Telefon, ich gebe es zu, und habe dort einfach beschissen. Ich muss es so sagen. Also ich hatte nur starken Wind und habe mich dann für eine, wie nennt man das, Barke oder wie nennt man das, wenn man so rausgeht, entschieden und habe ziemlich geflucht, dass ich beim Rückgang von dem Monster gefressen wurde. Habe dann die zweite gemacht, wurde auch von dem Monster gefressen. Es war natürlich, von drei Möglichkeiten war es natürlich die letzte, die man hätte machen können. Der Ona hat mich sogar angemeldet übrigens, wie ich das denn gemacht hätte. Ach so. Da, wirklich, es war so ein Hocheisgang, du hattest nicht mal eine Chance da und wärst sofort in der Elbe versunken. Okay. Naja, also und leider ist er jetzt momentan deaktiviert, weil ich dann das Final nicht gefunden habe. Der war schön, der war auch irgendwo an so einem echt schönen Baum und so. Ja. Also der ganze Cache, den fand ich, ich glaube, du musstest auch noch ein Stück laufen, war das auch da nicht so? Du fängst an, dass du von dem Startpunkt erstmal genauso laufen musst, wie es der Owner vorgegeben hat. Ich meine nachher Richtung Final, glaube ich, musste man dann nicht auch noch irgendwie in einer bestimmten Zeit einen 100 Meter Lauf oder sowas machen? War das nicht auch bei dem? Also ich weiß nicht, die ersten drei Sachen konnte ich tatsächlich nicht machen, weil einfach zu viel Eis war. Ich bin aber komplett alles abgelaufen, weil ich fand den Cache so schön, dass ich schon deswegen den abgelaufen bin und habe nur diese drei Dinger nach vorne gefängt. Aber den fand ich auch sehr, sehr genial, absolut, also keine Frage. Und ja, so und da habe ich mir das natürlich noch ein bisschen angeschaut und dann gibt es noch einen, wow. Das ist übrigens die Torte, die es morgen für das Event beim bei der nackt durch den Boden laufenden Bullenherde gibt. Oh, klasse. Sag mal, wie ist der was geworden? Cool, danke. Ja, du gehst alles zu süß. Hast gehört, Bullenherde, der Kuchen ist zu süß. Das ist das Richtige für Bullenherde. Pass mal auf, jetzt 3 Millionen Wilder Tens mehr. Geil. Der schmeckt gut. Und dann bin ich mal so ein bisschen gekreist, was es alles für geile Werkos gibt. Da gibt es zum Beispiel in Hessen einen GC58EYA, Wertung 4,5. Oh. Das spielt den, der ist von Staubfinger 0702. Das sollte man vielleicht auch immer noch mal die Ona dazu sagen. Ach, hi, grüßen. Der Werko ist übrigens von Siegel und die in Dresden, da sind die Owner, wenn ich es nochmal rauskriegen würde. Das sieht man ja nicht. Ich komme ja nicht drauf. Mist. Ja, es ist arschlangsam. Also da spielst du den weißen Hai nach. Und was hat der weiße Hai für ja, was ist das, Jörg? Das weiße Hai? Ja, was ist das? Ein? Ein Hai, oder was? Ein Fisch, genau. Ah. Du spielst um einen Stausee herum. Und muss dann tatsächlich auch ein Boot mitnehmen, deswegen ist dann die 5 und auf diesem Stausee fahren und fiktiv auf diesen, ja, Hai so schießen. Also ich wollte ihn eigentlich machen, aber jetzt in dieser Zeit ist auch ein bisschen schlecht, mit einem Boot auf dem Stausee rumzufahren, wenn du ins Wasser fällst, hast nicht mehr viel Zeit. Also ganz ehrlich, das sind auch so Caches, die hören sich schön an. Ja. Oder hätte ich überhaupt keinen Bock drauf. Also ja, aber der soll hervorragend sein. Ja, aber ich glaube, weil alle wieder, klar, es gibt da keiner zu, dass er gar keinen Bock drauf hat. Also mein Problem ist immer, das soll auch keine Arbeit von werden. Und dieses, es muss nicht schneller, höher, weiter. Also, ja, aber das ist ja der Sinn. Cool, das glaube ich sofort. Aber mir wird der Aufwand echt viel zu hoch. Aber das ist ja der Sinn eines Bergos. Es ist ja ein Spiel. Jetzt musst du mal was sagen, ich hau mir gerade mal den Schick. Also, wollen wir heute morgen auf dem Event. Ich habe geilen. Die sind auch so doof. Kinder Bueno Kuchen. Ja. Der schmeckt gut. Ja, von Flo. Wir sind auch so clever, ne? Wir hauen uns beide was zu essen rein und sagen dann was. Ich habe an diesem Podcast fährt das sowieso nicht auf. Wir sagen einfach, es ist wieder ausgefallen, eine Viertelstunde. Hast du denn gesehen, dass Geddy wieder sein eigenes Spiel spielt? Geddy, ja, natürlich habe ich es gesehen. Kann wieder nicht draufklicken, passiert da wieder nichts. Ja doch, ich habe vor 3 Minuten draufgeklickt. Bei mir ist er schon auf der Hälfte des Ladebalkens. Also ich gebe mal zu, Geddy ist irgendwie zurückgeblieben. Also nein, um Gottes Willen. Gerdi ist, ich bin den kann mich nicht amüsieren. Also ich kann ihn nicht mal schlimm finden, weil irgendwie hat er schon so seinen ganz eigenen Humor. Hörbarer Verzehr. Toller Podcast, zwei Typen beim Essen zu. Ja, was hast du denn erwartet? Der ist auch nur am Stinker. Schmeiß den Maurer jetzt mal aus dem Chat raus. Ja, der stinkert heute, mir heute zu viel. Der ist heute auf Krawall gebürstet, ne? Das kriegt doch keinen Kuchen ab. Wieder kein Sex, das ist dann so. GC3AGGZ. Also GC3AGGZ. Der Kescher ist Petersilie. Jetzt, selbst Emma, was ist mit meinem Netz heute hier los? Verdammte Hacke, 50 Ich hab Petersilie, genau. Und da geht nichts durch. Ich hab's auf. Ich hab aber das Log des letzten Finders auf. Darum geht's ja, ne? Ja, da war irgendwie, warte mal, wie ich ran. Jetzt hat das auch hier. Ich weiß gar nicht, wieso der immer so langsam ist, der Affenkopf hier. So, achso, ich hab mein WLAN ist vielleicht nicht so gut. Das kann möglich sein. So nach zwei Stunden. Mein WLAN könnte es auch sein. Aber es schadet auch nicht, wenn man ein bisschen über Ankons liegt. Du benutzt ja das gleiche, also kannst das eigentlich auch nicht sein. So, wo war denn das hier, das Log? Geddy, da ist Geddy. Hast du das Log da bei dir? Nee, ich habe das Log des letzten Finders bei mir. Das ist halt Schnucke, ne? Ja. Hat der das darüber geschrieben? Ach, also, ja, genau, der hat ja reingeschrieben. Also. Gleich der Richtige und wir konnten uns in intakte Lokstreiflein eintragen. Letzten Eintrag ist Medin, der letzte Besucher. Wo sich bloß die anderen vier eingetragen haben? Ach, was soll's. Danke für diesen Rateschnack. Und die letzten vier waren Kenny, 77, Lady Sazabi, das Drachenmädchen. Ja. Und Don Hypione. Also ich kenne die alle nicht, aber Geddy 77 und Lady Sazabi, das sagt mir schon was vom Namen her. Lass mich kurz überlegen, ist das der Typ, der die Earth-Caches mit Fotos von anderen lockt? Ja, genau. Ah ja. Ja, also, ich weiß gar nicht, was der da für ein Spiel spielt. Doch, der hat uns doch erklärt. Der hat doch auf der Seite einer Partei mal das Spiel vorgestellt und um was es da geht. Ja, das hatten wir auch schon im Podcast. Der spielt das ja wirklich völlig anders. Also mir ist auch völlig unklar, was der vorhat. Denn wenn ich so gucke, hat er 4746 Funde. Ist ja nicht so, dass ihn das wirklich nach vorne schleudern würde. Aber er macht laufend Caches, wo keiner weiß, wann er da gewesen sein soll. Dann steht er nicht im Logbuch und lässt sich damit eintragen oder was? Naja, also spielt wirklich ein entweder Spiel, ist er geil, dass er hier auftaucht und hat den Sinn noch nicht dahinter verstanden. Nach 400 Funden, ja. Oder er ist halt, weiß ich auch nicht. Also ich freue mich langsam, würde ich mal sagen. Ich freue mich immer über Geddy. Ja. Immer wenn ich Geddy liest, dann weiß ich, Geddy 77 hat wieder zugeschlagen. Gleich mal reingucken, da gibt es bestimmt wieder was zu lachen. Also meine ich gar nicht böse, sondern wirklich, über den kann ich mich echt amüsieren. Ja, das ist aber, der Owner hat bestimmt das Logbuch ausgetauscht und die standen noch in dem alten. Und dann hat er halt einfach, wieder gewechselt und nur während dieser kurzen Zeit. Er hat dann den fünftletzten Finder einfach draufgeschrieben. Ja, also verstehe tue ich es nicht. Also der hat so seine ganz eigene Art, das Spiel zu spielen. Ist ja auch in Hamburg irgendwie egal. Alle kennen diesen Namen auch. Ja, und, Schreibt er nicht auch mal drunter, Hamburgs schönster Geocacher, Deutschlands schönster Geocacher oder wie war das? Ja, also wir sollten so ein Dschungelcamp für Geocacher mal einführen. Ja, das wäre einer der Kandidaten dafür. Na, das Thema ist, deswegen weiß ich auch nicht, ob das so ist. Also auf Events ist er natürlich durchaus immer sehr angetan von sich und sagt dann auch anderen, wie es gehen soll. Ach so. Also, dass sie sich nicht eintragen müssen, ins Logbuch. Ja, man muss ja auch sagen, es hat ja auch keiner die Eier auf dem Event zu sagen, hey, ach, du bist das derjenige, der nie zu den Caches fährt und sich einträgt und nur bescheißt. Schön, dass du auch hier bist. Und ich setze mich mal woanders hin. Das ist ja dann auch nicht. Naja, auf dem Event sind wir natürlich alle... Tue ich mich jetzt auch mal schwer, weil ich finde immer diesen Begriff so schrecklich, weil beschissen wird ja keiner. Wem tut das weh? Ist das doch wirklich Wurst. Also, du musst doch eine gewisse kriminelle Energie schon haben, wenn du ein Earth-Cache nach verschiedenen Fotos scannst und die dann auch noch so bearbeitest und sagst, du, da bin ich irgendwann mal vorbeigefahren, ja, hier ist ein Foto von mir. Natürlich, ich finde das auch schwachsinnig, aber grundsätzlich, also ich mag den Begriff einfach nicht, dieses Betrug und so, weil da wird keiner betrogen. Ist einfach so, der tut mir doch nicht weh, was tut mir das für einen Abbruch? Das ist mir sowas, auch auf Facebook hatten sie jetzt wieder, der hat dies und die, habe ich auch zugeschrieben, hey Jungs, aber das kann euch doch eigentlich völlig egal sein, ihr habt es doch trotzdem, genau, es ging glaube ich wieder um Mystery. ihr habt ihn doch gelöst, dann ist doch gut für. Ja, aber nee, und eigentlich, ich habe ja gar nichts dagegen gesagt, aber bla bla. Nee. Ihr stellt euch hin wie Blockwarte und prüft das ganz genau nach und wollt da drauf rumhacken. Dann seid auch so ehrlich und sagt, ihr findet den scheiße, aber versucht doch nicht mal politisch korrekt hinzustellen. Denn Betrug ist Schwachsinn. Der Mann betrügt niemanden. Niemanden. Ach genau. Nee, da ging es darum, dass einer gelockt hat mit dem Lock, dass er vor Ort war, der Cash nicht da war, er da ein eindeutiges Versteck gefunden hat und er den Owner gefragt hat, hör mal, ist das Versteck? Da war kein Cash drin. Der Owner hat gesagt, ja, das war das Versteck, der ist gebuggelt worden, kannst du loggen. Und das hat er jetzt gemacht. Das finden die verwirrt. Also habe ich auch schon mal gemacht, glaube ich. Das hatten wir schon. Ja, das ist ja natürlich habe ich das auch schon gemacht. Ich mache das auch bei meinen. Ja, also weil es ist ja häufig so, dass der dann, wenn er durch einen langen Multi geht und dann am Ende sagt, oh Scheiße, ich habe den Final nicht gefunden. Ja. Und du sagst, oh Scheiße, ich war jetzt aber auch letztes halbe Jahr nicht da. Gut, dass du mir das gesagt hast. Also du kannst ihn gerne loggen, ich muss nachprüfen. Der hat ja dann den Cash absolviert. Ja, Und wenn ich als Owner diese Freigabe erteile, dann braucht mir niemand erzählen, dass der nicht im Logbuch steht. Ich als Owner erteile diese Freigabe. Also wenn spätestens dann, finde ich, sollte man auch auf Facebook mal den Rand halten, weil dann macht man sich lächerlich. Sorry, wenn sich Casher und Owner einig sind, dann geht einem das irgendwann auch irgendwie nichts mehr an. Ja, aber das Thema ist doch, wenn ich vom Owner nicht die Freigabe habe, dann kann ich das, ich will mich jetzt nicht über dieses Wort streiten. Man kann auch sagen, er spielt das Spiel anders. Das ist doch viel zu lang. Für mich ist das einfach ein Bullshit-Verhalten und er bescheißt für mich und fertig. Ja, wen denn? Wie bescheißt du denn? Ich will mich jetzt nicht über dieses Wort mit dir streiten. Doch, weil das ärgert mich immer so, dass alle das so schreiben. Wen bescheißt? Die könnten gerne sagen, das ist ein merkwürdiges Verhalten. Er bescheißt mich in dem Moment, wenn ich mit ihm rede und er sagt mir, du, ich habe 4176 Pfunde. Mit dem wirst du dich aber nicht unterhalten, sei mal ehrlich. Aber andere werden sich damit unterhalten, weißt du? Und er bescheißt in dem Moment, also wenn er sich aufgrund seiner Fundzahl als erfahrenen Geocacher hinstellt. Ja, das sage ich auch gar nicht. Und dann kann ich auch das Wort bescheißt verwenden. Aber erst, wenn er das macht und vorher nicht. Ja, das macht er aber auch. Weil das ist kein Betrug und das ist kein Beschiss. Es wird niemand geschädigt. Punkt. Ja, Jörg, das ist ein deutsches Wort, ein eingedeutschtes Wort. Es sagt niemand, er spielt das Spiel anders, sondern derjenige hat beschissen. Ja, das finde ich immer schwierig, weil, wie gesagt, also speziell Betrug ist es echt nicht. Also ja, bescheißt sich selbst. Nee, der bescheißt sich auch nicht selbst, Bullen. Wenn er sich selbst bescheißen würde, würde er es ja nicht machen, sondern der findet das einfach in Ordnung. Ich finde das auch sehr, sehr seltsam. Aber wenn er das für sich in Ordnung findet, Mann, soll er doch mit glücklich werden. Wenn er sich abends im Bett einen runterholt, weil er 5 Punkte gemacht hat. Oh, jetzt geht das wieder mit der Autofahrt los. Wenn er im Bett abends gut einschlafen kann, weil er 5 Funde gemacht hat, ja, das ist doch gut für ihn. Mein Gott, tut mir doch nicht weh. Ich würde mich nicht an diesem Wort so aufhängen. Es ist einfach so, du sagst ja auch nicht, ich gehe jetzt mal aufs Klo mich entleeren, sondern du sagst, ich gehe jetzt kacken. So einfach ist es mit Bescheißen auch. Er verstößt gegen die Spielregeln. Nicht mal. Er verstößt. Nicht immer. Manche stehen ja im Logbuch, lassen sich mit eintragen. Und mal ganz ehrlich, selbst das ist ja nicht... Da wird auch mal so viel diskutiert. Im Prinzip ist das nicht mal gegen die Spielregeln. Ich muss da drin stehen. Da steht noch nicht, dass ich selber unterschrieben habe. Ja, wir machen das ja jetzt auch bei diesen brasilianischen... Wir tragen dich ja auch überall mit ein. Ja. Ich habe noch nicht die Eier, das Ding nachher zu locken. Du musst mit den Eiern aufhören, dann muss ich das im Auto auch wieder erklären. Eier, Ostereier, Ostereier, das kann man ja wohl erklären. Wir wollen damit Kuchen backen. Ja, was haben wir denn noch Schönes? Wir haben was sehr Schönes. Wir haben schon 1:55 vor allen Dingen wieder. Ich glaube, das mit den Autocaches müssen wir nicht auch noch diskutieren. Da hat wieder ein Autocache über 100 Kilometer gelegt. Da kann man jetzt diskutieren, ob das echt sinnvoll ist und wie man das so ökologisch betrachtet. Aber ich glaube, drauf geschissen. Ich würde gern nochmal, wir hatten uns mal vor längerer Zeit über die Geotour unterhalten. Okay. Und jetzt ist mir die Geotour bei Groundspeak, also kommerziell gelegte Caches, die eine Geotour bringen sollen. Und in Österreich gibt's eine, die für mich sehr interessant klingt. Auch zu finden auf hochkönig.at/de/urlaubserlebnis. Auf jeden Fall sucht einfach nach dem Hiking Code. Und da hast du nämlich verschiedenste Geocaches in einer wunderschönen Bergumgebung. 35 Rätsel musst du auch noch erfüllen. Und du kriegst sogar noch eine schöne Coin, wenn es eher. Guck mal, Jörg, hier ist die Coin. Musst du die bezahlen oder kriegst du die umsonst? Nee, die kriegst du dann, wenn du alles gelockt hast, umsonst. Das ist von dem wie nennt man das da? Ja, hier würde man wahrscheinlich sagen Tourismusverband, um die Leute dann reinzubringen. Die sind auch ganz gut bewertet und vor allen Dingen ist die Gegend schön. Also das wäre nochmal was für einen Urlaub. Ja? Also für mich eine ganz schöne Geotour eigentlich. Für dich wahrscheinlich auch, als kleiner Wanderer. Aber du läufst da natürlich auch, da ist Gebirge, ist nicht wie hier, ne? Einmal um See rum und Flachland, da geht's hoch und runter. Wir haben den Sommerurlaub auch tatsächlich schon verplant. Von daher, wir fahren ja nach direkt den Nachbarort vom Busenberg. Ich zeig dir nochmal eben, jetzt hat das auch geöffnet. Nein, dein WLAN ist wirklich ein bisschen. Das liegt schlecht. Im WLAN, das ist wirklich Theorie. Wie den Nachbarort von Busenberg, Tittenhausen oder was? Nee, da, ich weiß nicht mal, wie der hieß, aber Busenberg, erinnere ich mich mal dran, da gibt es den Busenberger Wanderweg, ey, und der ist vom anderen Stern. Das druckst du dir aus. Das ist die Schatzkarte. Da sind auch ein paar Rätsel drauf, die du natürlich nur vor Ort dann auch lösen kannst. Ja. Und wenn das dann alles löst, kriegst du die Coin. Aber die alleine kann man die aufmachen, dieser Schatzkarte. Ja, finde ich schon ziemlich professionell. Cash für mich erledigt. Ja, ja, gut, okay. Da kamen also wieder die Worte für alle anderen, guckt euch's an, ist schön. Wenn ihr nach Österreich fahren wollt, könnt ihr ruhig mal machen. Nein, deswegen so, ich kann das schon verstehen, dass da auch Leute Spaß haben. Ich will das auch gar keinem abreden, aber das ist für mich so, ich will da laufen, ich will nicht rätseln. Denn wie gesagt, kauf mir ein Rätselheft, da brauche ich da nicht hin. Ich glaube, das Rätsel ist damit begründet, dass du den Cache vor Ort findest. Und da drin einen Hinweis erhältst. Weißt du? Ja. Kriegst aber auch nur, wenn du alle gemacht hast. Braucht man im Schnitt 3 Tage, habe ich mich jetzt mal so informiert, um die alle zu lösen. Ja. Ja, ne? Haben wir noch was? Ja. Okay. Ich hab doch mal. Ah. Vielleicht ist das auch Sabotage von Groundspeak, weil die ganzen Links dauern so ewig. Du musst ja hier schon vordenken, du musst ja schon draufklicken, dann kannst du dein Thema bringen, dann kann erst das nächste Thema. Also ich muss mir vor allen Dingen erstmal genauestens angucken, was unser Evernote da macht. Das hat mich diesmal echt ein bisschen enttäuscht hier. Ich habe hier einen Cache, der heißt Früchte des Waldes aus Baden-Württemberg. Das sind auch so ganz eigene Cache, habe ich manchmal das Gefühl. Von da kommt auch immer sehr viel, nennen wir es mal kreatives Cache oder Loggen. Was willst du nicht? Nee, ich bin auf Diät. Ach Gott. Hau ich gleich weg. Der ist schon ganz schön feucht aus, das Ding. Also, das was sieht auch feucht aus? Ganz schön feucht aus, das Ding. Ach ja. So, was haben wir? Früchte des Waldes. Ich habe jetzt die Nummer hier gerade nicht. Ist aus Baden-Württemberg und da hat Romkrakela, so heißt das echt, der Kescher. Die Früchte des Waldes, die Nummer kann ich sagen, GC5HXB3. Okay, das ist ein Traddi, muss man mal dazu sagen. Und der hat da eine Note zugeschrieben, der Owner wohl gemerkt. Also irgendwie verstehe ich eure Aufregung wirklich nicht. Also mein Smartphone hat die Koordinaten so ausgegeben. Laut Google Maps bin ich ebenfalls an der Stelle gelandet. Da ich mir noch zweimal nicht sicher war, habe ich einen Kollegen gebeten, die Koordinaten einzumessen. Es lag viel weiter weg. Bei 4-mal Koordinaten eingeben habe ich die goldene Mitte ermittelt. Und ja, das waren die feinen Koordinaten. Ich bin hier nicht auf die Cacher im Allgemeinen sauer. Das möchte ich hier klarstellen. Sondern auf Gonzo 5, der die korrekten Koordinaten veröffentlicht hat. Also wir reden vom Traddi wohlgemerkt. Hätte er mich angeschrieben, dann hätte ich die Koordinaten geändert. Wenn Bluna 37 die Koordinaten nicht weitergegeben hätte, nochmal, wir reden vom Traddi, dann hätte ein Gonzo 5 ein OT und irgendwie noch nie und nimmer die Dose gefunden. Das sind aber auch geile Namen, also Gonzo 5. Wir reden immer noch vom Traddi wohlgemerkt. Bluna 37. Welche Genauigkeit hattet ihr denn bitteschön? Welche Zusatzausrüstung hattet ihr denn? Das Cache-Gehirn ist keine Zusatzausrüstung. Sowas wird vorausgesetzt. Ich hoffe, ihr seid nun stolz auf einen geschenkten D5er. Wir reden vom Traddi wohlgemerkt. Aber Hauptsache hier Stecker. Alle anderen Cacher dürfen sich nun bei Gonzo 5 bedanken, weil er die Koordinaten veröffentlicht hat. Von einem Traddi. Das ist wohl diese Cacher-Ehre, von der diese Elite-Cacher so viel schreiben. Danke für die richtigen Koordinaten. Ich lasse die Dose versetzen. Solange wird hier deaktiviert. Denn Alberti.de und alle anderen in wenigen Tagen wieder in den Wald. Ein freundliches Miteinander gibt's hier nicht, oder doch? Warum schreibt ihr nicht und greift mich in den Logs an? Ich will sie doch weiterlesen, es geht echt noch viel weiter. Also guckt euch das Log mal an. Ich weiß nicht, von welchem Planeten dieser Ona kommt und wovon er da redet. Ey, das ist ein Tranny. Und er beschwert sich, dass die Leute die korrekten Koordinaten veröffentlicht haben. Wie absurd ist das denn? Das Schöne ist, dass er auch mit voller Überzeugung dahin geht, weißt du? Ja. Hat sich die Guidelines also ja, nicht durchgelesen. Die finde ich großartig. Und dann mit voller, aber der hat ja dann auch noch so einen Anti-Anti-Cache gelegt. Also der ist, das ist wieder so eine Stänkermaus. Weißt du? Ja. Also so der hat natürlich Scheiße gebaut, weil ein Freddy immer an den Koordinaten liegt und da oben immer die Koordinaten drinne stehen wollen und es ja nicht D5 ist, den woanders hinzulegen, ja? Und dann hat er aber nochmal aufgrund dieser ganzen Notes und Weitergabe und hat er dann nochmal den Rumkrakeler Cache gelegt und sich da dann nochmal ausgelassen. Also das ist genau die neue Art von Leuten, die zu diesem Hobby stoßen, die mir immer zuwider ist. Weißt du, einfach mal abtauchen, ja, die Scheiße. Die möchte man nicht haben. Nee, ich habe da einen Fehler gemacht, aber der fühlt sich dann persönlich angegriffen. Ja. Und das steht ja durchaus in manchen Logs auch sachlich drin, dass ein Tradi immer an den Koordinaten liegt. Und es wird auch auf die Guidelines verwiesen, aber schlimm, oder? Ja, also ernsthaft, ich habe den Text obwohl schlimm kann ich es mehr finden, ich hab am Boden gelegen vor Lachen. Ich fand das, also so einen absurden Text habe ich wirklich lange, lange Zeit nicht gelesen. Ach, herrlich. Dann habe ich noch eine Challenge für alle, die es echt extrem lieben. GC5HWMW. Also GC5HWMW. Challenge bei HSP2, 56x2. Also, bilde unseren Teamnamen auf der 81er Matrix. Hä? Ja, das sind so Challenges, die waren aber mir sofort auf den Knochen. Also, was? Bilde unseren? HSP2 sollst du so, also es gibt da ein Bild zu, wie du das machen sollst. Also wer so Schwanzvergleich-Challenges sucht, da könnt ihr mal vorbeigucken. Das ist wieder so ein richtig völlig... Warum sollte ich denn den Teamnamen eines anderen Teams auf meiner... Du, es haben sich sofort welche gefunden, die es getan haben. Also. Warte mal, die anderen darf ich dann nicht die anderen Wertungen haben? Oder das, doch, auch, aber mindestens die. Schön finde ich schon alleine, FTF später mehr, ist der erste Lock. Ja, ich lasse gerade mal ein paar Sachen aus hier, weil ich will den Zettel wieder leer kriegen, aber nichts. Die 81er Matrix mit vollgeschissener Hose, absolviere sie an einem Tag. Challenge Cache. Und da gibt's auch welche, die das locken. Ja. Darf ich noch was Positives machen? Ich war mal wieder beim Saarfuchs unterwegs. Ja. Und der hat in seinem Blog von einer Reise nach, jetzt weiß ich nicht, ob ich es richtig ausspreche, Eid Ben Haddou oder so. Das ist ein kommerzieller Lost Place in Marokko. Kommerziell heißt, dass man da Eintritt zahlt. Und Wada hat da mal ein paar Bilder und einen Reisebericht gemacht und hat auch da versucht, seinen Cache zu suchen. Ich weiß gar nicht, ob er es gefunden hat, aber es sieht mega interessant aus. Teilweise werden auf diesen in der Gegend für Filmkulissen Gebäude nachgebaut, weil das, guck mal hier, komplett, ich weiß gar nicht, aus Lehm oder so besteht. Also es ist mal eine interessante Erfahrung, die man auch machen kann. Nach Marokko fahren, Eid Ben Haddou. Okay? Ja, ich guck gerade, was ich noch hab. Ja, den hier hat wieder einer 2000 Caches in einem Jahr und dann erstmal behauptet, Power Trails macht er nicht. Oh, ich verstehe mal nicht, die Leute... Jungs, steht doch einfach zu dem, was ihr macht und dann ist doch gut, da ist doch gar nichts Schlimmes, aber labert doch nicht so dünnpfiff. Ehrlich, also das ist alles immer so. Ich versuche gerade wieder einen aufzumachen. Es gibt noch einen Cache OCFD53, also nicht zu überhören, ein OC-Cache. OCFD53, die wollen wir hier auch gar nicht groß im Podcast aufnehmen, aber den fand ich sonderlich schön, weil da war so ein, oh, wie war das? Das war, glaube ich, das Log. Das ist ja schon raus. Na, nee, heute funktioniert es ja richtig gut. Nein, da gibt's so ein hübsches Log drin, das mal genau mit Bild beschreibt, dass Filmdosen nicht wasserdicht sind. Kann sich also mal gerne angeguckt werden. Sag mal, wo kommen eigentlich diese ganzen Filmdosen noch her? Ja, das frage ich mich auch mal. Jetzt habe ich noch einen. GC5JJVA. JVA ist auch gut. JVA. GC5JJVA zum Gedenken an die Elsenfrau. Da war ich mir echt nicht so. Das ist das Richtige hier von Hajo im Chat. Ich baue mal eine Challenge, bei der man an jedem Tag des Monats einen Cache gefunden haben muss. Wer es einfach haben will, macht die Challenge am 1. des Monats und wer es schwer haben will, am letzten. Ach so, ja, jetzt habe ich es verstanden. Ja, was macht also man da? Also an einem Tag. Hm? Macht man sowas, die wollen da irgendwie, da ist eine gestorben und für die machen sie so eine Art Todestagversammlung? Du, und dann das Logbuch kriegt dann der Mann von der Frau. Also ich habe das so gelesen, weiß ich auch nicht. Ja, du, es gibt Events, da heiratet man. Warum soll es nicht auch Events geben an Gedenken einer in der Gegend verwurzelten Geocacherin? Vielleicht war es auch Wunsch des Angehörigen, das zu machen. Ja, das wüsste ich gerne mal. Gehen da Leute hin, die wollen einfach nur einen Punkt haben. Also, da schüttelt es mich so ein bisschen. Ich weiß nicht. Also ganz ehrlich, wenn ich zu einem Event gehen würde, nur weil ich den Punkt haben würde, dann hätte ich aber noch genügend Respekt, da nicht hinzugehen. Aber ich sag dir, das wird nicht so kommen. Da gehen auch Leute hin, die den Punkt haben wollen. Wollte ich gerade sagen, bla bla blub. Du kennst die Leute, da werden sie sich auch finden. Du, ich ganz ehrlich, ich bin sowieso kein Fan. Ich weiß nicht, was das alles soll. Wenn einer stirbt, ein Event. Wenn jemand heiratet, ein Event. Wenn ich gehe eine Currywurst essen, ein Event. Ich gehe mal kurz bei McDonald's kacken, ein Event. Warum? Naja, jetzt gibt's hier gerade, es gibt auch anlässlich eines 18. Geburtstags. Ja, also das ist für mich noch ein bisschen was anderes, ob da ein 18. Geburtstag ist oder ob da einer tot ist. Also so einen Haufen Unterschied sehe ich da schon noch. Also ich will gar nicht sagen, dass das nicht geht. Ich weiß nur gar nicht so richtig. Ja, wir können es nicht einordnen. Ich kenne ihn persönlich nicht, aber das gab's schon mal, als ein Geocacher, da waren sogar welche auf einer Beerdigung. Aber die Beerdigung jetzt noch als Event zu machen, wäre nichts, aber das ist ja nur ein... Wie cool, mit der Dose unten auf Sackdeckel genagelt. Nee, brauchst ja keine Dose, der Sackdeckel ist ja die Dose. Stimmt, ja. Kannst du sogar einen XL-Large draus machen. Oh Mann. Aber das ist ja nun ein Gedenkevent. Ja, aber das ist so. Wenn du jetzt, nehmen wir mal an, du hast außerhalb der Community wenig Kontakt oder bist da hingezogen und du umgibst dich da immer mit Leuten, dann sind das natürlich auch diejenigen, die du dann, die dir ja Kondolenz zollen. In dem Sinne. Naja, mir fiel es halt auf. Also ich wollte es mal erwähnt haben. Nehmen wir es mal so hin. Also der Grundgedanken eines Events ist ja natürlich, dass dich mit anderen Geocachern auszutauschen. Ja, das ist der Teil, wo ich mich frage, wieso so ein Event genehmigt wird. Was hat denn das jetzt genau mit Geocaching zu tun? Nur weil die Tote eine Geocacherin war. Also ich finde das echt absurd. Also klar, wenn der Angehörige das will, aber selbst dann finde ich es immer noch absurd. Und ich weiß auch nicht, da kackt man sich an für Knochenmarkspenden-Events. Die dürfen nicht, weil das Werbung für Knochenmark ist. Aber solche lässt man durch, weiß ich nicht. Und das Chat ist wieder richtig auf Droge, solange die Kuhle auf ist, geht das noch. Ich werf nur die Stichwörter rein. Hast du bei dem Gaston der Paddelschreck? Gaston. So heißt der Cash. Ich habe jetzt die Nummer hier nämlich nicht, weil wenn ich da draufklicke, dauert es für 3 Stunden. Ich habe nur das Log. Das Log hat die Nummer GLGF6HCF. Also GLGF6HCF, das ist das Log. Genau. Und da hat Störte Bembel. Darf ich kurz sagen, das ist GC3XHZM. Okay. Von Geschichtenonkel. Ja, nee, eben nicht. Also ja, der Cash ist von Geschichtenonkel. Und Störte Bembel hat dann da, der hat NA gelockt. Mit den Worten, lieber Geschichtenonkel, so langsam finde ich dich echt unfassbar. Was soll das? Meanwhile, this jumps over the line. Bla, bla, bla. Also viel bla, bla, bla. Eigentlich hat er wohl seinen TB. Oder der Onkel hat seinen TB. Ja. Und jetzt requestet er deswegen da ein NA. Also ganz ehrlich, als Groundspeak würde ich diesen Account sperren. Mag ja sein, dass er sauer ist, aber was soll denn so eine Scheiße? Du, ich kann das nachvollziehen. Ich habe mir lange Gedanken drüber gemacht. Aber, dass er sowas macht. Also ich meine, es ist ja mal was ganz Neues. Das muss man ja so sagen. Aber der nimmt jetzt den TB, ja? Ja. Einer 12-jährigen Nachwuchscacherin. Er hat ihn versucht anzuschreiben. Er hat ihn versucht über andere zu kontaktieren. Ja, das ist einfach so. Und er reagiert nicht. Und dann sagt er sich, und jetzt bringt er auch noch da mache ich es halt einfach mal so. Da muss er ja reagieren. Muss er natürlich nicht, weil der Reviewer jetzt nicht macht. Ja. Aber so zieht man dann einfach nochmal den Frust. Ich weiß es nicht. Wenn ich meinem Nachbarn von Hofpark nämlich, dann lockt den NA bei meinem Cash. Also, nee. Ja, du kannst. Was willst du machen? Finde ich seltsam, echt. Also, ja. Ich finde es. Dass sie sich auseinandersetzen, aber das ist so wieder. Die Möglichkeit ist für mich genauso, da ist in dem Moment genauso scheiße wie der den DB hat. Ja, was das hast sind du, beide Sachen, die da nichts zu tun haben. Was hast du für Möglichkeiten? Mir sind 12 dBs weggekommen. Ich kann dir sagen, welche Möglichkeit ich habe. Keine. Pech, weg. Echt. Ja. Aber ich sabber mich doch nicht seitenweise in irgendwelchen Logs bei fremden Caches aus. Also, macht er ja nicht. Der macht das ein, ja. der macht einfach mal ein NA sagt in dem NA, wie scheiße es ist. Und das Schöne ist, er schreibt auch rein, was ihn das stört und warum er das NA gelockt hat. Den Account sperren wird. Es ist nicht das richtige Mittel, aber um diesen. Ich finde es geil, weil somit kriegst du viel mehr Öffentlichkeit auf Geschichten, Onkel. Also ich finde es echt seltsam. Ich finde es eigentlich geil. Also ich bin da voll dabei. Den brauchen wir nicht. Ja, es gibt wieder hier eine Alfred-Töpfer-Akademie für Naturschutz hier in. Wie heißt es da unten, Richtung Solterona? Hier mal im Bundeswehrgelände, da gibt es wieder eine. Was? Gibt es wieder eine Tagung über Naturschutz und Geocaching. Ach so, die nur für Premium-Mitglieder ist. Kannst du 170 Euro zahlen, kannst du hingehen? Ja, für Premium-Mitglieder. Ach so, ja. Nee, der Gründel ist umsonst da. Der hält, glaube ich, einen Vortrag. Ja, wenn du einen Vortrag hältst, der ist auch umsonst. Ich kann mich entsinnen, dass es da auch vor 5-6 Jahren, also ganz, ganz früh schon mal so eine Versammlung gab. Hat auch nichts gebracht. Ist da eigentlich auch so üblich. Da passiert eigentlich nie irgendwas. Die machen da einfach nur Kohle mit. Du verbringst da einen schönen Abend und das war's dann auch. Ja, das ist ja auch das Essen mit integriert. Why not? Jetzt muss ich mal gucken. Die Caches muss ich jetzt eben mal schnell per Hand raussuchen, weil ich ja... Warte mal, das sind 145 Euro inklusive Mittagessen und Abendessen das sowie Tagungsgetränke. Ganz ehrlich, das ist nicht teuer, weil das ist eine sehr, sehr schöne... Langseelen heißt das, ne? Nee. In Camp Rheinseelen in Schneverdingen. Erstmal da und wenn ihr da hingeht, ne, da ist ein geiler Cache. Da musst du... Du musst eine Fontäne sprudeln lassen, damit du den lösen kannst, ja? Wie das denn? Ich sag jetzt mal nicht, welcher Cache es ist, sonst wäre es zu viel Spoilerer. Aber du musst dafür sorgen, dass eine Fontäne im Wasser sprudelt. Ach so, okay. Und das passiert. Das kann man auch anders auslegen. Ich war schon wieder. Nee, wenn du dir das vorher durchliest, das sind auch so Schilder, da nämlich so ein Künstler hat sich da verewigt. Das ist echt geil, du musst dich dazu auf eine Bank setzen. Wir haben da ewig gesucht. Irgendwann setze ich mich hin, weil ich überlegen wollte, was könnte es noch sein? Da geht diese scheiß Fontäne los. Also die geht immer nur so lange, du auf der Bank sitzt. Das ist vollkommen cool. Das sind ein paar richtig schöne Caches da, Camp Rheinseelen und rundherum. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, der hat aber ganz schön viel Redezeit hier. Der muss ganz schön. Also der Markus Gründel erklärt erstmal Geocaching in der Praxis. Wir suchen Caches auf dem Gelände des Camp Rheinseelen. Da machen sie wahrscheinlich... Klein, da werden sie genau die Caches wahrscheinlich machen. Genau, und danach... Erzählt er über das Walpurgis-Zito-Event, eine erfolgreiche Zusammenarbeit von Geocachern mit dem Nationalpark Harz. Und dann kommt es eine zusammenfassende Diskussion, wie sieht der perfekte Cache aus? Das ist ja sogar mit Übernachtung. Ja. Anschließend Gedankenaustausch am Kamin im Hotel. Ja, kann's also reinsehen. Abendliches Brüllsaufen. Und Onkel Fetja ist auch da. Ein Reviewer ist auch da. Ja, ja, ja. Und von oben Caching ist auch jemand da. Ja, why not? Ach, ich sehe gerade, der Mann der Eisenfrau Keschner, es war ein Pärchen. Naja, klar. Naja, der wird das Keschner jetzt nicht einstellen. Nee, es geht ja nicht so, weil ich weiß nicht, ob man dieses, wie gesagt, ich würde nicht hingehen, von daher finde ich das auch nicht so problematisch. Fiel mir halt mal auf, wir wollen ja auch die Skurrilitäten nennen, auch wenn die durchaus okay sein könnten, aber wir müssen es ja wenigstens mal erwähnt haben. Ich finde, solche Themen passen bei uns schon rein. Das muss man zumindest mal erwähnt haben, dass es sowas auch gibt. Ich würde mir gerne wissen, wie die Anmeldezahl ist bei dem Teil. Das sieht man gar nicht. Nee. Mich würde es wirklich interessieren, wer jetzt alles zu dieser Alfred-Töpfer-Akademie sich für sowas anmeldet. Die ist immer gut voll. Ist das jetzt die 145 Euro für 2 Tage? Ja. Und mit Übernachtung? Ja. Dann ist ja schweinebillig. Naja, du bist aber auch am Arsch der Welt. Also die wollen das natürlich auch voll kriegen. Und ich meine ganz ehrlich, wenn sie noch mehr nehmen, welcher Kescher geht denn dahin? Ja, aber du könntest da, ich meine, du schläfst im selben Hotel? Ja, Hotel ist jetzt auch ein sehr großes Wort. Okay, was ist es denn? Das heißt nicht umsonst Camp Rheinseelen. Das ist alles ehemalige Militärgelände. Ach so. Es sind so eine einfachen Hütten halt. Ich weiß nicht, wie die ausgestattet sind, aber es ist jetzt nicht so, also das ist jetzt nicht das 4-Jahres-Zeiten oder sowas. Und es liegt echt weit draußen. Warst du da schon mal? Ich glaube schon, ja. Da musst du ganz schön fahren, um da hinzukommen, selbst von hier. Da ist auch rundherum nix. Doch, eine Bundesstraße, ne? Irgendwo. Ja, aber selbst die ist 3 Kilometer weg. Also ernsthaft, das ist wirklich schon sehr abgelegen. Wenn du so rein... Achso, ich glaube, da habe ich sogar schon mal gecached. Ja, das sind sehr schöne Caches. Also die Caches da rundherum, da würde ich nichts gegen sagen. Die sind wirklich gut. Ja. Also wirklich, wirklich gut. Keine Frage. So, jetzt habe ich noch... Also wenn ich da Zeit hätte, wäre ich natürlich dabei. Ja, aber klar. Es mangelt wieder. So, ich würde mich auf diesen Gedankenaustausch am Kamin einfach freuen. Die anderen Themen schmeiße ich hier weg, die brauchen wir nicht. Aber ich habe noch zwei Caches, die ich jetzt noch mal habe, für ich gerne. Ja, ich schreibe mal so schön pluggen möchte. Ja. Hafen City Universität. GC5FV06. Nochmal, GC5FV06. Aber bald machen, also naja, bald, nächsten halben Jahr, würde ich jetzt mal sagen, weil die, also das ist einfach nur, die Dose ist völlig langweilig, ist auch sogar noch eine Filmdose, ist aber einigermaßen geschützt, das Logbuch war relativ trocken, aber die Location ist cool, weil man nicht hinkommt, da ist nämlich rundherum riesige Baustelle und man muss ernsthaft so fast einen halben Kilometer Umweg laufen, wenn man dann erstmal rausgefunden hat, wie man da hinkommt. Und wenn ihr dann 5 Meter weiter geht, dann ist so eine alte rot-weiße Absperrung, hat irgendein Cloud damit hingeschleppt. Damit kann man dann da hochklettern und dann sieht man mal einen Partyraum unter der ICE-Trasse. Alter, da sah das drin aus. Ich habe echt gedacht, Quantum Prost nimmt da auf. Nicht? So viele Flaschen lagen da rum. Nein, aber das war genial. Also das ist jetzt nicht der Hammer-Cache, aber die Location ist schon cool, mal gesehen zu haben. Kann ich also jedem nur empfehlen, mal vorbeizugehen. Ist das wie ein Partyraum? Habe ich jetzt nicht verstanden. Die haben im Prinzip, da ist die ICE-Trasse oben drüber. Weißt du, wo die Oberhafenkantine ist? Ja. Da ist ja oben die Trasse. Ja. Und die ist ja in der Mitte hohl. Und jetzt kannst du praktisch über so einen 1,50 Meter hohen Beton, kannst du rüber und dann in die Mitte rein. Und das ist ganz offensichtlich als Partyraum wird das genutzt. Als inoffizieller. Okay, Alter, inoffizieller. Das sah da drin aus. Also da war 200.000-prozentiger Alkohol überall rausgekippt. Ey. Da war richtig Action angesagt. Also das lohnt sich wirklich. Die Location ist cool. Vor allen Dingen, du stehst an der beknackten U-Bahn ein, dem U-Bahn-Einstieg zur wie heißt denn das da? Hafen City. Das ist die Endstation dieser U-Bahn da. Die runter zu gehen lohnt sich schon mal. Es sind zwar 4 Treppen, da gibt es keinen Fahrstuhl, nix. Also wie da Behinderter runterkommt, so weiß ich nicht. Nee, der Fahrstuhl ist auf... Der ist versteckt. Der ist auf der anderen Seite auch, glaube ich. Und wenn du runtergehst, ist die ja komplett blau. Also die sieht schon stylisch aus, diese U-Bahn. Von da aus hast du 60 Meter zum Cache. Kommst aber nicht rüber. Komplett Baustelle und Wasser zwischen. Okay. Und dann musst du riesen außen kompletten Karree rumlaufen. Aber es lohnt sich. Also da mal hinzugehen ist schon schön. Und dann habe ich noch Playmo 52 abgestempelt. GC 45 H2H. Also GC 45 H2H, der ist einfach, das ist das Thema geil umgesetzt. Kennst du diese Playmo-Caches? Ja, kenne ich. Der ist hat ja von immer, Kuhgeist. Ja, genau. Der hat ja nie, Kuhgeist. Das sind ja keine Dinger, die jetzt 10 Jahre im Gedächtnis bleiben, aber der hat ja immer sich irgendwelche Gedanken gemacht, merkst du ja bei den Dingern. Ja, vor allen Dingen muss er viel Heißkleber haben. Das, und viele Playmobil-Figuren. Das kommt dazu und viele Playmobil-Figuren. Aber er hat ja wirklich, ich finde, die haben was. Also die sind jetzt nichts, was man sich wochenlang merkt, aber schon, wo man so schafft Spaß. Und da hat er wirklich das Thema Letterbox sehr, sehr, sehr, sehr schön umgesetzt. Obwohl, wo ist der denn? Sie ist ohne zu laufen. Den kenne ich. Den kenne ich. Ja? Das ja. Im Prinzip ist das ja ein Tradifass. Ja. Ja, dann hinten so... Also, ja, genau. Kann ich nur empfehlen. Da hättest du mal anrufen können, hätten wir einen Kaffee trinken können. Fand ich eine coole Idee, den Cache. Also, ich bin auf der Arbeit abends nochmal vorbei. Also, ich fand der hat auch 59 Favoritenpunkte. Ist schon sehr schön. Was ist, Moment? Das ist nur komplett blau, wenn das Licht blau ist. Die können auch andere Farben. Oh, das wusste ich gar nicht in der U-Bahn. Das wäre mal cool. Das habe ich nicht gewusst. Toll, das ist ja so wie bei der Bayern Arena. Also, je nachdem, wer spielt. Auf jeden Fall, wer den Cache macht, dann guckt unten mal in die U-Bahn rein. Das lohnt sich schon. Die ist echt stylisch da. Das kann man nicht anders sagen. Das haben die sehr schön gemacht. Mhm. Ja, dann habe ich alles so. Naja, ja. Jetzt haben wir auch 2:21. Wir sind also schon wieder weit über dem, was wir eigentlich immer machen wollen. Ja. Wir müssen mal wieder so einen Live-Podcast machen. Was machen wir gerade? Nee, so ein Live-Podcast draußen, so ein Outdoor-Live-Podcast. Ja, Outdoor haben wir ja auch im Auge, das ist, würde ich auch sagen. War da nicht ein Event mit den Farben? Weiß ich nicht, was für ein Event? Nö, keine Ahnung. Sagt mir jetzt nichts. Der Herr Mauer, der ist heute nicht da. Nee, der ist ignorieren. So ein bisschen so auf Krawall gebürstet, ein bisschen, da ist immer die Droge nebenbei, man nimmt dir. So, Nö, 2 Stunden 21 haben wir jetzt schon aufgezeichnet, 2 Stunden 10 irgendwie auf Sendung. Ich glaube, jetzt habe ich alles, die paar Sachen habe ich da weggelassen, das war nicht so schlimm. Oder hast du jetzt noch irgendwas Tiefgreifendes? Was Tiefgreifendes? Nein. Ach, was? Doch, eins habe ich ja vergessen. Das sind nur 2 Sachen, aber Kleinigkeit, weil wir wollen jetzt nicht auf 3 Stunden wiederkommen. Einmal müssen wir aber ihn erwähnen. Wir haben ja, doch, wer sowas Positives macht, der hat auch Werbung verdient. Ja, wir werben. Sehr erstaunlich. Wir haben nichts umsonst gekriegt, aber wir werben trotzdem, wenn wir was gut finden. Wir hatten nämlich ein Namensschild für uns gekauft, für Events, dass man so mit Magnet antappen kann an der Brusttasche. Und aus Aluminium war die. Vom Laser Mario. Dann kam das Ding, also war auch genauso, wie wir es uns vorgestellt haben. Also echt ein tolles Teil. Müsst ihr euch im Shop mal angucken. Ich weiß, im Shop hat das wahrscheinlich ja nicht mehr. War auf jeden Fall aus Aluminium, deswegen hatten wir es auch genommen. Und dann kam das Ding, war echt top. So, dann kamen wir zu diesem Geocacher-Treffen da in Hamburg. Oder ich hatte die mit. Pack die aus und die Farbe blätterte auf beiden schon reichlich ab. Ich habe natürlich Jörg erstmal angeschnauzt, ja, was er wohl damit gemacht hat. Ja, dann habe ich mich an Mario gewendet, habe gesagt, hör mal, da ist so und so. Und er sagte, ja, muss er sich angucken, natürlich, ist kein Problem, dann kümmert er sich. Und dann fiel mir ein, Mensch, guck mal nach, war kalt den Morgen. Er hat das tatsächlich zu Hause ins Eisfach wohl getan, seine eigene Variante. Und dann stellte sich tatsächlich heraus, lag an der Kälte, also hält auf dem Aluminium nicht die Farbe. Hatte er auch noch nicht so oft verkauft und das war wohl noch keinem aufgefallen, weil alle das nur bei Wärme benutzt hatten bis dahin. Und es war, ich finde das immer erquicklich, wenn solche Läden dann auch mal reagieren. Shops, Läden, große Firmen, ist mir egal, auf jeden Fall hat er mir ja was verkauft. Und es war überhaupt kein Thema. Wir waren uns sofort einig, dass wir dann entweder neue kriegen oder Geld zurück oder was auch immer und er auch die anderen Kunden natürlich anschreibt. Und jetzt haben wir neue bekommen und die sind eigentlich top. Ne? Wir wissen jetzt natürlich nicht, wie die bei Kälte aushalten. Das werde ich ja morgen auf dem Event sehen. Ja. Aber fand ich mal erwähnenswert. Also wir haben das neu bekommen, das war alles überhaupt kein Thema, das war ohne jede Diskussion, so wie man sich Service eigentlich vorstellt. Ja, das muss, so können wir es eigentlich auch sagen. Also ja, sehr kundenorientiert. Wer mal wissen möchte, wie die aussehen, der guckt einfach jetzt morgen mal den Jörg an. Ja, oder auf dem Event. Oder der guckt mal in meinen Twitter-Account in die Bildergalerie und wird das dann irgendwo mal finden. Hatte ich auch. Aber Warnung vorher, diese Bilder bei Twitter, die ich poste, sind meistens P18. Ja, die sind sehr gemixt, um das mal vorsichtig zu formulieren. Obwohl ich hätte jetzt auch gesagt, auf meiner Galerie müsste da auch ein Bild sein, aber ich knipse immer extrem viel. Achso, und jetzt das zweite Thema, das nochmal abschließen. Das ist eigentlich schade, das wollte ich eigentlich früher bringen als zu spät. Aber ist egal, es ist auch noch im Werden. Ich werde da auch nochmal was zu schreiben, weil das ja noch ein bisschen im Werden ist. Es ging ja darum, ich hatte ja mal so einen Artikel geschrieben, Podcaster-Treffen. Da haben, glaube ich, einige die Überschrift jetzt ein bisschen falsch verstanden. Da ging es mehr darum, ob man nicht auf dem Event entweder ein eigenes Event macht oder auf sich am Event anhängt oder was auch immer, aber ob man nicht mal drüber nachdenkt, dass man auch so eine Art, ja, sowas wie diesen Reviewerstand macht für Podcaster und Blogger, damit ein Reviewerstand für Podcaster, sowas wie den Reviewerstand für Podcaster und Blogger, ja, das, okay, dass wir praktisch da als Podcaster oder Blogger oder wer auch immer stehen an so einem Stand abwechselnd rolliert, wie auch immer, ist ja nun mal erstmal grob ins, wirklich nur mal ins Blaue gedacht, und die Leute einen einfach besuchen können, weil man merkt ja doch, dass manche Hörer wollen einen gerne mal kennenlernen wollen, wenn sie einen nur sehen wollen, manche wollen aber auch was erzählen, was auch immer. Auf jeden Fall hatte ich das ja mal geschrieben, wie das so wäre. Die Resonanz war jetzt kleiner, als ich dachte. Naja, sagen wir so, kleiner, als ich erhofft habe, aber größer, als ich gedacht habe. Viele werden das auch lesen, schon Interesse dran haben, aber einfach nicht kommentieren. Das ist halt so. Wo hast du das denn geschrieben? Bei uns im Blog hatte ich das geschrieben. Liest du etwa unseren Blog nicht? Nee, du hast bei uns im Blog geschrieben, das aber nicht mit dem Stand, hast du das reingeschrieben? Doch, nein, aber dass man doch, da steht auch, ja, das, die meisten haben die Überschrift nur gelesen, das habe ich gemerkt. Ja, unter anderem ich. Aber ja, auch, nein, aber nee, unsere beiden Bayern zum Beispiel, obwohl der eine jetzt nicht kommen hat, zum Beispiel auch sofort Interesse gehabt. Ein Blogger hat schon. Kannst du mir nochmal die Website von unserem Blog sagen? Podcastkeller.de. Okay. Irgendeiner hat mir auch gleich geschrieben, er hätte schon 3x9 Meter Zelt zur Verfügung, würde er bereitstellen. 3x9 Meter? Also ist so ein Pavillon. Ja, aber 3x9 Meter. Ja, der hat auch 3x3, aber er hat auch 3, also 3 Stück wohl dann. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall war da Interesse sowohl von der Autorenseite, nenne ich sie mal, als auch von Hörern, die auch alle, oder wo auch viele geschrieben haben, ja doch, hätten sie Lust zu. Dann kam, hat sich das Zartike-Event gemeldet. Ja. Aber nur erstmal so halb offiziell und die wollten sich aber nochmal melden, haben sie bis jetzt nicht. Und Bremerhaven. Da ist eigentlich mehr Kontakt mit Ferrari Girl. Aber auch da ist das erstmal nur so ein loser Kontakt, ne? Das, was sich so als Problem, glaube ich, ein bisschen zeigt, ist tatsächlich, also ein eigenes Event, glaube ich, lohnt sich nicht. Dafür müsste man erstmal ausprobieren, wie das angenommen wird. Und ich hatte so gedacht, naja, es ist von Geocacher für Geocachern heißt das immer so schön. Aber gerade jetzt auch in Bremerhaven zeigt sich, dass das schwierig wird. Und zwar, da können die gar nichts für. Also das muss ich jetzt vorsichtig formulieren, nicht, dass wieder irgendwer sich angegriffen fühlt. Das Problem ist einfach, wenn du sowas machen würdest, dann hast du halt 3x3 oder auch 3x9 Meter und das kein Geld einbringt. Das war vorsichtig zu formulieren. Sie müssen aber für die Fläche bezahlen. Bremerhaven zumindest für die benutzten Meter. Das heißt, da geht's dann eher von Cacher für Cacher zu von Cacher und erstmal gucken, was man bezahlen kann. Also ich merke so, diese Professionalisierung schreitet echt fort. Also da fliegen wir Amateure eher raus, ohne dass da irgendeiner was für könnte. Also es geht mir gar nicht gegen das Event Bremerhaven. Was sollen die machen? Die haben auch ihre Sachzwänge. Aber du merkst, tja, da wird's dann schwierig. Ja, warum wird's nicht einfach ein Podcaster-Blogger-Treffen, so ähnlich wie diese Twitter-Treffen immer auf diesen Events? Weil ich gar keine anderen Blogger oder Podcaster treffen will. Sondern es geht mir darum, dass die Hörer die Chance haben. Ja, aber dann gibt's halt einen Podcaster, die Möglichkeit, Podcaster und Blogger zu treffen, Punkt um die Zeit, 12 Uhr an der Roten Laterne. Ja, hätte man ja auch, also gar keine Frage, kann man das auch machen, aber ich find's ein bisschen schwierig, weil ich mir schon vorstelle, bei diesem Twitter-Treffen, da sag mal kurz Hallo, geht auch gleich weiter. Ich glaube schon, dass einige Fragen hätten, dass sie sich unterhalten wollen, dass sie einen nur sehen wollen, was auch immer. Da wäre so ein Stand, wo man sich dann auch mal im Zelt mal einen Moment hinsetzen kann, schon nicht das Blödeste gewesen. Klar, vielleicht machen wir es ja auch über so eine Geschichte wie das Twitter-Treffen. Kann man ja auch andenken. Ich habe ja auch keine, ich habe von vornherein gesagt, ich will das nicht organisieren, weil das kann ich einfach nicht gut. Aber grundsätzlich, irgendwas müsste man vielleicht mal sich überlegen, ob man das machen kann. Ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass das, glaube ich, nicht klappen wird. Einfach weil die das, wie sollen die das finanziell machen? Und ich werde ein Dive tun, also sorry, aber ich finde das auch interessant, auch als Service für unsere Hörer. Aber ich werde nicht noch bezahlen dafür, dass ich da an so einem Stand stehe. Ja, ich weiß auch nicht, wo ist der Mehrwert? Natürlich, der Mehrwert ist, dass du dann die Leute mal dahinter triffst. Aber du musst ja auch an diesem Stand einen Mehrwert bilden. Nur die Anwesenheit von irgendwelchen Leuten, die dann da stehen, weiß ich nicht. Es sind ja dann auch verschiedene Podcaster, verschiedene ja. Blogger, die sich da treffen. Also ich finde, einen Mehrwert kann so ein Podcast-Treffen oder so ein Podcast-Event bieten, wenn es einen Podcast macht, weil er dann eventuell die Hörer dahin bekommt und mit denen auch reden kann. Wenn jetzt verschiedene Podcasts an einem Stand da sind, ja, dann stellst du dir bildlich vor, dann stehen dann erstmal 50 Leute um diesen Stand herum und dann kommt einer an und sucht genau einen. Ja. Könnte, ja, würde mich jetzt, weiß ich nicht, als Hörer. Also du hast ja die Vernetzung gerade gesehen, die ich da als Bild gepostet habe, gerade bei den Geocachern, also da hat er mit Sicherheit Interesse an mir. Man kann das ja auch rollieren machen, es muss ja nicht alle gleichzeitig dastehen. Man könnte ja diesen Stand, was weiß ich, das ist, wir stehen da eine Stunde, dann stehen die nächsten eine Stunde und so weiter. Also man kann ja alles mögliche andenken. Ich habe in München gemerkt, den Samstag habe ich, glaube ich, 5 Stunden da unten auf dem Platz gestanden und habe mit zig Leuten geredet, die alle sich mit einem unterhalten wollen. Das wurde schon schwierig. 2 fingen da an, sich schon so ein bisschen anzupuppen, weil sie da, ne, jeder wollte als Erster. Also da habe ich gemerkt, dass da durchaus Bedarf ist. Nur wie jetzt einzelner Podcast, das sehe ich fast schon, das ist mir dann, ich glaube nicht, dass wir genug ziehen würden, um das dann zu rechtfertigen, da einen Stand zu machen. Und deswegen, wenn jetzt alle Podcaster sich zusammentun, sie müssen sich ja nicht zusammentun im eigenen Sinne, sondern wenn alle sagen, ich sag mal so, sagen 3 Podcasts, nö, komm her, ich bin auch in Bremerhaven, ihr macht da eine Stunde, ich da, und dann kommen noch 3 Blogger dazu, dann haben wir das über einen Tag besetzt und jeder Hörer kann sich entscheiden, das braucht ja nur ein Programm drinne stehen, von wann bis wann, wer von uns da steht, wen er davon jetzt sprechen will. Also muss ja auch nicht, der Gedanke war, sowas überhaupt mal anzubieten. Also mal gucken. Nummern ziehen. Ich glaube, so schlimm wird das gar nicht. Und von Stars will ich da auch gar nicht reden. Also versteht das bloß nicht falsch. Ich finde das eher ein Service von uns, ohne dass ich mich da jetzt, ich glaube kaum, dass ich da Autogramme schreiben muss oder ähnliches. Das war einfach nur mal so ein Gedanke. Aber wie gesagt, ich habe eh das Gefühl, dass ich das so ein bisschen Ich frage mich gerade, ich spinne jetzt gerade mal ein bisschen in, wäre es, also so richtig toll wäre es doch einfach, wenn die dann da sitzen würden und das tun, was sie machen. Ist jetzt für einen Blogger schlecht, weil er einen Blogartikel schreibt. Aber für einen Podcast ist ja einfach entspannt. Er könnte ja einfach in einem Mikro labern. Das und ist das, was ich Ferrari Girl auch gesagt habe. Wir können natürlich gerne auch, also wenn wir die Technik dahin kriegen, könnte man ja auch durchaus da einen Live-Podcast machen. Oder die Blogger bloggen und zeigen einfach mal, für die, die es interessiert, denn auch da wird es welche geben, wie sieht denn so ein WordPress von hinten aus? Also wenn man da ein bisschen Technik noch aufbauen könnte, wäre es natürlich noch besser, weil dann könntest du den Leuten sagen, ja, so funktioniert das, so mache ich das, vielleicht will das auch einer selber machen. Um nicht zu sagen, sie sagt ja auch, dass die Bühne durchaus ab und zu frei ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das ernsthaft funktionieren wird. Dann stehst du da wie der Typ, der damals sein Buch vorgelesen hat. Nee, so nicht. Aber ich habe gesagt, wenn man das machen, andenken wollte, könnte man sicherlich überlegen, dass man zwei oder drei Podcasts zusammenpackt und auf die Bühne setzt. Dann ist das ein Format, was ich mir vorstellen kann, was durchaus angenommen werden könnte. Keine Ahnung, dann blamiert man sich eben, dann steht da eben keiner vor. Ich habe da kein Problem mit. Mit Blamieren hatte ich noch nie ein Problem, sonst würde ich hier nicht sitzen und reden. Das wird nicht funktionieren, wenn du mit 6 Leuten da sitzt, dann ist es ein einziger Kampf um die Redeanteile. Dann brauchst du auch einen Moderator, der das macht, und Moderator bei Podcasts, ja, macht keinen Sinn. Wie gesagt, also man muss dann auch mal, wenn das soweit wäre, dann müsste man eh nochmal zur Ideenfindung kommen und zu sagen, wie wollen wir das jetzt im Detail machen. Also das ist ja das Problem. Man erwähnt das und es werden gleich die Details diskutiert. Mir geht es erstmal darum, macht das überhaupt Sinn oder ist da gar keiner, der das interessiert? Da kann man es gleich knicken. Also wie gesagt, ich habe das Gefühl, es verläuft sich. Ich wollte es heute nochmal ansprechen, weil wir es als Artikel hatten und das schon einige interessieren wird. Stand heute, ich glaube nicht so recht dran, dass es klappen wird. Also ich hoffe es immer noch. Also ganz ehrlich, wenn ich dabei wäre, du siehst ja hier den Chat, die Fans, die wollen mir die Füße küssen. Ja. Die wollen mich auch mal anfassen. Ja, ich kann das selber das verstehen. Ich mache oben mit den anderen Podcasts und du gehst nach unten und lässt deine Füße küssen. Schon haben wir die Bühne doch nicht so dicht besetzt. Okay, doch. Ja, das funktioniert ja nicht. Da gehst du da oben unter. Also wir müssten schon wie so ein Eventradio, das kann man ja auch mal bespielen. Das wäre so ein Thema. Ja, das hatte ich tatsächlich Berlin ja mal angeboten, ob man nicht machen will, dass man ein Sendezentrum einbaut und dass die Podcaster da abwechselnd tatsächlich so eine Art Messeradio machen, während dieses Event läuft. Wollten die nicht. Ja, weil zwischen Band und Vortrag ist ja immer so tote Zeit. Ja, da dudelt immer irgendwelche Mucke, dann können sie auch zwei Leute hinsetzen. Ja. Aber man muss natürlich, ja. Auch egal. Das ist ja eine Idee, auf dem Event sowas zu machen, dass man sagt, hört mal zu, wir nehmen uns, das schafft ja nicht ein Podcast, sondern wir nehmen uns zwei, drei Podcasts, machen abwechselnd da tatsächlich so eine, ja, Live-Messeradio. Kann man auch mal andenken. Aber wie gesagt, erstmal abwarten, was sich daraus tut. Zwischenstand ist aktuell, ist alles ein bisschen schwierig, weil es Geld kosten würde. Vielleicht finden wir ja noch eine Möglichkeit, wie es kein Geld kostet. Keine Ahnung. Ja. Ja. Und dann haben wir es jetzt auch, oder? Das rote Sofa in Bremerhaven, siehst du? Auf Georgs Antike würden wir mal vorbeikommen. Ich sag jetzt mal mit aller es wäre nicht auf dem Georgs Antike Event, ich sag's mal so, mehr kann ich da jetzt nicht zu sagen, weil ich nicht genau weiß, wie diskret oder bekannt das ist, was ich da mit denen geschrieben hatte. Und da sage ich einfach mal, es wäre nicht auf dem eigentlichen Event. Weißt du was, ich stell irgendwann mal einfach ein Event rein hier. Dann haben wir auch genügend Leute da. Ich sag ja, die Überlegung ist immer noch da, dass wir sowas machen als eigenes Event, aber ich weiß nicht, ob das reichen würde. Wir überlegen mal. Ich wollte auf jeden Fall den Stand mal vermelden, dann wissen die Leute wenigstens, wie weit das ist. Und damit sind wir dann jetzt aber auch. Jetzt haben wir es. Gut, jetzt haben wir es aber nochmal aufgebläht. Ja, 2:36. Damit können wir leben. Dann, ja. Wollen wir es beenden mit Billy Bob Thornton? Hast du eigentlich Fargo gesehen, die Serie? Nee. Die musst du dir unbedingt anschauen. Der hat ja jetzt auch einen Golden Globe für seine Darstellungskünste bekommen. Ja. Das offizielle DSM-Mega. Ich, amerikanische Serie, ich. Die ist gut. Aber ja. der hat eine schöne Dankesrede gehalten. Und zwar kam er auf die Bühne und die passt so wunderbar zu uns. Irgendwie. Hast du gelesen? Hier oben. Ihr kriegt jetzt, das passt auch so schön aus als Rausschmeißer. You can say anything in the world and get in trouble. So I'm just gonna say thank you. Ja, nee, das ist total geil. Ich sag ja, ich bin anti-amerikanisch. Ich kann da nicht. Ich kann es auch übersetzen. Weißt du, was ich mag? Sie zu reden wie Anke Frier. Die hat irgendeinen Preis gekriegt. Wie heißt die? Anke? Heißt die Anke? Die Komikerin? Die hat auch einen Preis gekriegt. Und als schöne Laudatio hat sie gesagt, ich danke meinem Mann für den wundervollen Sex. Das finde ich viel schöner. Das ist nicht so schmierig. Ja, das Annette, guck, Annette Frier. Annette Frier, ja, Jörg, aber das kann ich jetzt natürlich nicht bringen, weil ich ja gesagt habe, das passt so wunderbar zu uns. Ja. Da passt der andere Text ein bisschen besser, oder? Das lassen wir jetzt so stehen. Dann sagen wir jetzt, viel Spaß, ist gut. Vielen Dank fürs Zuhören, ne? Haben wir noch was? Nö, wir haben jetzt wirklich alles durch. Nach dem Technik-Desaster am Anfang hat es dann ja gut durchgehalten jetzt. Und wir gehen jetzt ins Bett. Ne? Also macht's gut. Bis dann. Los, sagt tschüss. Tschüss. Da auflegen und da stoppen. Dann geht es jetzt mit dem Laptop natürlich nicht mehr, ne? Was oder geht? Mit diesem Tablet. Nee, weil das Laptop. Das benutzt ja ein behaltiges Notebook. Schickst das Tablet wieder zurück, oder was? Nee, das brauche ich zum Experimentieren, tatsächlich fürs Programmieren. Weil da ist ja, ich muss was mit Touch haben. Seid ihr eigentlich beim HDCJ? Das war jetzt zu spät. Ich nicht. Nee, ich auch nicht. Ich bin nicht da. Ich will auch nicht hin. So viele Spinner. Nee, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich die, also ich meine, ich wäre jetzt auch super gerne morgen auf dem Event von Bullenherde, aber ich bin einfach verplant. Und beim HHCJ? Ja, weiß ich auch immer nicht. HHCDJ, weiß ich auch nicht. Bin ich auch nicht da. So, und die nächsten Events, die jetzt reinkommen, sind mir auch nicht da. Schön. Ist denn eigentlich das andere noch aktuell, das Datum im Februar? Aber sicher. Extra geblockt. Warum das denn du, das mussten wir auch blocken, weil mein Februar sieht mittlerweile so aus. 20. war das, ne? Ja. Achso, es läuft ja auch noch hier. Vorsicht, soll ich hier erzählen. Ach nee, jetzt habe ich ja schon das nächste Datum genannt. Ne? Im Podcast macht das nichts. Das ist ja kein Geheimnis, ne? Aber bevor ich noch mehr Geheimnisse verrate, mache ich jetzt hier auch Stopp.